il mio collega Hans-Joachim König. Hans-Joachim König è cattedratico di storia di America Latina all'Università Cattolica di Eichstätt in Baviera Superiore e al mismo tempo direttore dell'Istituto per Ricerche sull'America Latina alla misma università. Su aree di ricerca sono tre. Primariamente il problema dell'identità culturale e nazionale dei paesi latinoamericani, specialmente la Colombia. Il ha scritto un libro Nationalismus und Nationwerdung in Neugranada, Kolumbien, che infatti è sua tesi di abilitazione. Poi la seconda area è il problema del scambio dell'universalismo medioevale in direzione di un nuovo universalismo nazionale spagnolo, e questo ha cominciato con un libro sulla idea imperiale di Carlo V. E la terza area di ricerca è la ricezione delle scoperte americane in Europa e l'incontro degli europei con gli americani, con gli indiani. Il professor König ha pubblicato alcuni testi in questa area e questo è il tema del suo discorso. Ich wiederhole das nochmal kurz in Deutsch. Herr König ist Lehrstuhlinhaber für Geschichte Lateinamerikas und Direktor des Zentralinstituts für Lateinamerika-Forschung an der Katholischen Universität Eichstätt. Seine Forschungsgebiete sind die Probleme der kulturellen und nationalen Identität in Lateinamerika. Das hängt zusammen mit seiner Habilitationsschrift Nationalismus und Nationwerdung in Neugranada, Kolumbien. Also vor allem die Grenze vom 18. bis 19. Jahrhundert. Sein zweites Forschungsgebiet ist die Ablösung der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Weltreichsvorstellungen durch einen eher national orientierten spanischen Universalismus. Und das hat er aufgehängt an der Figur Karls V. Wie könnte es anders sein mit seinem Buch über Kaiseridee Karls V. Und schließlich das dritte Thema, die europäische Rezeption der Entdeckung Amerikas, die Auseinandersetzung mit den Indianern. Das ist das Gebiet, aus dem er heute sprechen wird und zu dem er bereits eine Reihe von Aufsätzen vorgelegt hat. Bitte schießen Sie los. Vielen Dank. Die seit dem 15. Jahrhundert sich vollziehende europäische Expansion in außereuropäische Regionen ist ohne Zweifel ein bedeutsamer Vorgang, bei dem die Entdeckungsfahrten, die Motive und die Voraussetzung für solche Fahrten, ferner die Eroberung selbst, die Etablierung von Kolonialmächten mit ihren Verwaltungs- und Handelsstrukturen von großem Interesse sind. Da die europäische Expansion aber gleichzeitig auch die Begegnung oder besser gesagt den Zusammenstoß, Zusammenprall verschiedener außereuropäischer Kulturen mit den europäischen Kulturen bedeutete, ist die Art und Weise, wie diese Begegnung in Europa verarbeitet wurde und wie die Rezeption der neuen Welten erfolgte, von nicht minderem Interesse, ja eigentlich von besonderer Bedeutung. Müssen wir doch davon ausgehen, dass die frühen Bilder zu fortwirkenden Stereotypen der Betrachtung und dann auch des Verhaltens und der weiteren Einschätzung wurden. Gerade bei der Entdeckung, und wenn ich von Entdeckung spreche, beachten Sie bitte immer die Anführungszeichen bei dem Begriff Entdeckung, weil dieses hier eine große Diskussion ist, wie weit Amerika wirklich von Kolumbus entdeckt ist. Gerade bei der Entdeckung der für die Europäer neuen Welt, Amerika, durch Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 ist die Frage nach der Zukenntnisnahme der neuen Welt besonders interessant, war doch deren Entdeckung bzw. die Expansion auf diesem neuen Kontinent im Unterschied zu derjenigen anderer Kontinente mit dem Gefühl radikaler Neuheit und Fremdheit verbunden. Denn während die Existenz Afrikas und Asiens mit Indien, China samt ihren Menschen seit der Antike den Europäern niemals völlig unbekannt gewesen war, besaßen die Europäer über Amerika und seine Einwohner keine Kenntnisse. Das Neue in Bezug auf Flora, Fauna und Menschen musste auf sie geradezu wie ein Schock wirken, wurde doch unter anderem die alte Dreiheit der Kontinente, nach der Trinität ja auch vorgestellt, oder die Problematik eines Menschengeschlechtes einer gemeinsamen Abstammung relevant. Wie nahmen nun die Europäer bzw. die Deutschen, auf die ich mich im Folgenden näher beziehen werde, die neue Welt zur Kenntnis? Wie bezogen sie die neue Welt in ihre bisherige Weltsicht ein? Wie verarbeiteten sie die Begegnung mit fremden Kulturen? Ich möchte auf diese Fragen in drei Schritten, in drei Kapiteln auch eingehen. Dazu werde ich skizzenhaft zuerst die geografische zur Kenntnisnahme, dann diejenige der materiellen Angebote behandeln und danach gehe ich ausführlicher darauf ein, welches Bild man sich im deutschsprachigen Raum vom amerikanischen Indio machte. Zuerst aber gilt es noch zu klären, auf welcher Informations- bzw. Materialbasis man im deutschsprachigen Raum das Neue zur Kenntnis nehmen konnte. Deutsche waren an der Entdeckung und Eroberung der neuen Welt und an der persönlichen Begegnung mit fremden, bisher nie gesehenen Kulturen im Vergleich zu Spaniern und Portugiesen nur unwesentlich beteiligt. Und dementsprechend liegen Berichte von Augenzeugen auch nur spärlich vor. Hier sind für das 16. Jahrhundert an veröffentlichten Berichten lediglich Nikolaus Federmann, Philipp von Hutten, Hans Staden und Ulrich Schmiedel zu nennen, auf die ich zum Teil noch eingehen werde. Dennoch ist die allgemeine Berichterstattung über Amerika und seine Bewohner im Verhältnis zur Beteiligung bemerkenswert umfangreich, umfangreicher als man eigentlich erwartet. Umfangreicher selbst dann noch, wenn man die zahlreichen Hinweise auf Amerika in Illustrationen, in Bildern und auch in Gegenständen oder in der Kartografie und Ikonografie mitzählen würde. Wenn ich von Gegenständen spreche, so gibt es sehr bald, ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, Figuren, Porzellanfiguren, in denen die Indien dargestellt wird, als Symbol des neuen Kontinentes. Das meinte ich, wenn ich auf die Gegenstände, von den Gegenständen sprach. Die hohe Zahl ist zweifellos darauf zurückzuführen, dass Deutschland seit dem Ende des 15. und bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die führende Druckernation in Europa war. Deutsche Drucker hatten gute Beziehungen zu Südeuropa, wodurch sie zweifellos leicht an Informationen über die Entdeckungen und die neue Welt gelangen konnten. So wurden zwischen 1492 und 1600 rund 900 deutsche Amerikaner publiziert. Allein für den Zeitraum 1492 bis 1591 300. Das scheint sehr viel zu sein. Wenn wir das aber vergleichen mit dem, was insgesamt in dieser Zeit an Publikationen vorhanden ist, so würde sich eine Prozentzahl von ungefähr 0,6% ergeben. Es kommt noch hinzu die Frage nach der Verbreitung dieser Drucke, die Frage nach dem Interesse an dem, was in diesen Drucken inhaltlich formuliert wurde. Zum Teil lässt sich die Frage nach der Breitenwirkung dadurch beantworten, dass es häufig Nachdrucke gegeben hat, was sicherlich auf die Nachfrage und ein Interesse beim Publikum schließen lässt. Wenn man es aber zur Kenntnis nimmt, dass von diesen Schriften sehr viele auch auf Latein geschrieben sind, so wird deutlich, dass die Breitenwirkung sehr schmal gewesen ist. Um noch einmal zu sagen, für sich genommen gibt es sehr viele Amerikaner. Und wenn ich von dem deutschen Amerikaner spreche, dann sind alle diejenigen Publikationen gemeint, die in irgendeiner Weise und sei es auch nur in 2, 3 Sätzen Amerika benennen. Ich spreche also nicht in dem Maße von den großen Reiseberichten, sondern habe also alles einbezogen. Und es gibt ja eine Fülle auch von sehr guten neuen Bibliografien, die die europäischen Amerikaner aufgearbeitet haben. Um noch einmal zu sagen, wenn wir das mit anderen Themen dieser Zeit vergleichen, so gibt es bezogen auf Fragen der religiösen Problematik in dieser Zeit 100-mal mehr Publikationen und bezogen auf die Türkengefahr 4-mal mehr Publikationen als Amerikaner. Dieses nur, um frühzeitig auch zu relativieren, dass wenn wir von dem deutschen Bewusstsein sprechen, wir immer davon auszugehen haben, wie gering die Lesefähigkeit war, wie gering damit auch die Breitenwirkung sein konnte, wenngleich, wie wir gleich sehen werden, es eine Möglichkeit von Publikationen gab, die auch einem einfacheren Publikum, nämlich über Illustrationen, zugänglich waren. Das war die Frage, warum so viele Amerikaner in Deutschland? Die Frage ist nun, und da hatte ich gestellt, welches Material steht zur Verfügung? Als Material standen neben den wenigen deutschen Augenzeugenberichten schon bald nach den ersten Meldungen über die Entdeckungen die Schriften eben nicht deutscher Amerikareisender oder Informanten oder Autoren von Chroniken aus dem Spanischen und Italienischen. Und dann seit dem Ende des 16. Jahrhunderts auch aus dem Französischen, Englischen und Holländischen zur Verfügung. Da wir uns hier aber auf das 16. Jahrhundert beschränken, ist diese weitere Entwicklung nicht weiter wichtig. Sie zeigt insofern nur, dass mit der zunehmenden Entwicklung und dem Interesse auch anderer europäischer Staaten an den neuen Welten und ihren Versuchen auch in diese Reiche einzudringen und selbst Kolonialreiche zu bilden, nun auch die Information aus dem Englischen und Französischen zunimmt. Noch einmal die Frage nach dem Material. Wir haben das gestern schon angedeutet, Herr Reinhardt hat es in seiner Einführung gesagt, wir haben es mit Material von Personen zu tun, die nicht als Anthropologen, als Wissenschaftler in die neue Welt gingen, sondern es waren Soldaten, Missionare, die je ihrer unterschiedlichen Mission auch unterschiedliche Interessen hatten und dementsprechend auch ihre Informationen ausrichteten. Autoren in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Autoren und Verleger, und das ist das Entscheidende, die Amerika persönlich nie zu Gesicht bekommen hatten, übersetzten solche Texte ins Lateinische oder Deutsche, kompilierten und verarbeiteten sie. Zu den wichtigsten und immer wieder verarbeiteten Quellen gehören besonders für die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts vor allem der Brief des Christoph Kolumbus von 1493 von seiner ersten Reise über die Entdeckung der neuen Inseln im Westen. Ein Brief, auf den ich nicht weiter eingehe, weil das ja morgen Herr Neuber darstellen wird. Ferner der immer wieder veröffentlichte Brief oder die Berichte von Amerigo Vespucci von 1502 über seine Erlebnisse und Eindrücke an der brasilianischen Küste. Weiterhin dann die ab 1511 erscheinenden Dekaden des Pedro Martir de Angleria, eigentlich ein Italiener, der aber lange Zeit in Spanien lebt und der als erster spanischer Chronist gelten kann und der als solcher Zugang zu spanischen mündlichen und schriftlichen Augenzeugenberichten über die Geschehnisse in der Welt hatte. Und schließlich auch die Briefberichte an Karl V., in denen Hernán Cortés sozusagen als sein eigener Chronist eine detaillierte Darstellung seiner militärischen und politischen Aktivitäten in Mexiko sowie auch der indianischen Kultur gab. Und später kamen noch dann die Historien des Italiener Girolamo Benzoni sowie auch diejenige des bekannten Indianerprotektors Bartolomé de las Casas hinzu. Bei der Veröffentlichung von Berichten zu Amerika und seiner Bevölkerung stand nicht immer, und das ergibt sich auch aus der Art der Autoren und auch der Art der Quellen, stand nicht immer das Bestreben, um eine profunde, nüchterne Information an erster Stelle. Oder gar der Wunsch, alte Vorstellungen zu korrigieren oder zu ergänzen. Vielmehr ist bei vielen deutschen Amerikanern ein deutliches kommerzielles Interesse festzustellen, wie die oft reißerischen Titel mit Hinweisen auf fantastische Neuigkeiten sowie die effektvollen Illustrationen mit Holzschnitten oder Kupferstichen von Schätzen und Reichtümern, vom Götzendienst, von der Nacktheit, von wilden Menschenfressern und Ähnliches nahelegen. Und ich will Ihnen jeweils zu einigen Punkten, die ich behandle, einige Beispiele geben. Dies ist nur eine. Ist die Brille wechseln? Ja, ich muss sehen, ich habe es nicht klar, wenn du das auf dem Glas hast. So. Ja. Also eine der aus der ein. Ich bin eine Frau. Bei den Veröffentlichungen lassen sich insgesamt 5 verschiedene Arten feststellen, jeweils von unterschiedlichem Umfang und Informationswert auch. Die erste Gattung bilden Flugblätter, Flugschriften, die sogenannten neuen Zeitungen. Die neuen Zeitungen, ein damals beliebtes Propaganda- und Informationsmedium. Diese neuen Zeitungen mit Aktualitäten auch über die Conquista, über die neue Welt und ihre Bewohner, waren häufig durch Holzschnitte illustriert und sie waren geradezu als Sensationsberichte aufgemacht, um schon oftmals durch ihre Titel die Sensationslust hervorzurufen. Man kann sie also mit den modernen, etwa mit der modernen Bild-Zeitung, mit der Aufmachung solcher modernen reißerischen Zeitungen vergleichen. Viele dieser 1- bis 8-seitigen Texte zu Amerika, zur Entdeckung der neuen Welt, sind verloren gegangen. Was auch verständlich ist, waren sie doch also auch für eine Verbreitung gedacht und also nicht für die Sammlung. Bekannt sind heute etwa noch 10 bis 20 Exemplare der neuen Zeitung. Die zweite Art sind Reiseberichte oder Augenzeugenberichte, wie die von Kolumbus, von Vespucci, von Cortés, dann auch die bei Pedro Martir gesammelten, dann auch würde man die teilnehmende Geschichte von Girolamo Benzoni nennen können, auch das, was Las Casas berichtet und eben dann die erwähnten Deutschen. Als dritte Gattung der Amerikaner können Sammlungen von Reiseberichten gelten. Sie begannen eigentlich schon 1508 mit dem Werk von Jobst Ruchhammer. Weiter sind eine Fülle durch das gesamte 16. Jahrhundert sind solche Reisesammlungen zu nennen, bis hin zu dem von Sigmund Feierabend dann besonders die Reisesammlungen der bekannten Drucker- und Verlegerindustrie, der Debris, die seit 1590 in Frankfurt ansässig waren und viele Reiseberichte, auch englisch und französisch, dann herausgaben, sowie der Drucker und Verleger Livinus Hulsius in Nürnberg und Frankfurt, der so als Konkurrent zu Debris ebenfalls solche Reiseberichte verlegte. Als vierte Art der Vermittlung, Informationsweitergabe, lassen sich Weltchroniken und Kosmografien nennen. Appian, dann die bekannten auch von Sebastian Frank, das Weltbuch, Sebastian Münster, die Kosmografie. Und als fünfte, und sie ist wirklich eigentlich als fünfte erst zu nennen, als letzte wäre das zu nennen, was die Verarbeitung in der Literatur ausmacht, wo in der frühen Zeit, im 16. Jahrhundert, eigentlich eine relativ geringe Verarbeitung festzustellen ist. Sehr frühzeitig, eigentlich nur vier Zeilen im Brands Narrenschiff. Und dann etwas sehr, dann gibt es noch weiter eine Nennung Amerikas in der von Johann Fischart, das glückhafte Schiff von Zürich. Und dann etwas sehr Interessantes, das ist in einer Sammlung von ironisierenden, karikaturhaften Artikeln von Michael Lindener 1558, die Katzipodi, in denen nun ironisierend eine solcher sensationslüsternden neuen Zeitung dargestellt wird, in dem auch eben die Menschen sehr, sehr reißerisch beschrieben wurden. Und hier wird nun als Parodie auf das, was über die angeblich angefundenen Giganten formuliert wird, ein Bericht in Art einer neuen Zeitung über die Giganten formuliert, der also ein Ausmaß hat von Paris bis nach Polen hin und damit also auch von dieser Seite hier ironisierend, karikierend einen solchen Informationswert in Frage zu stellen. Wie sah nun die Rezeption der neuen Welt in Deutschland aus? Ich spreche, wenn ich von Deutschland spreche, dann meine ich eigentlich den deutschen Sprachraum. Welche Vorstellungen machte man sich von Amerika und seinen Bewohnern? Zuerst jetzt also auch zu der Frage der geografischen zur Kenntnisnahme. Seit der Entdeckung der ersten neu erfundenen Inseln im Oktober 1492 erfolgte Zug um Zug mit weiteren transatlantischen Unternehmungen von den Inseln der Karibik sozusagen als Basis und Stützpunkt aus, dann ab 1518 die Entdeckung und die Inbesitznahme des mittelamerikanischen, südamerikanischen und nordamerikanischen Festlands, sowie dann 1519 bis 1522 die südliche Umschiffung dieser Landmasse. Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts war die Eroberungsphase abgeschlossen und es begann die Epoche nun der durchorganisierten Kolonisation. Relativ schnell also erfolgte die territoriale und dann auch juristische Einbeziehung der neuen außereuropäischen Regionen in die iberischen Reiche, vor allem in das Spanische Reich, das im Unterschied zu Portugal sich im 16. Jahrhundert als wichtigste iberische Macht mit der Organisation seines Kolonialreichs beschäftigte, während Portugal in dieser Zeit vielmehr noch im asiatisch-afrikanischen Bereich tätig war. Antike Überlegungen sowie diejenigen von geografischen Autoritäten des 16. Jahrhunderts über die Kugelgestalt der Erde, über das offene Meer und einen möglichen Westweg nach Indien waren wesentliche Voraussetzungen für die Entdeckung der neuen Gebiete gewesen. Umgekehrt allerdings veränderten die neuen Entdeckungen nur zögernd das bekannte Weltbild. Zwar erhielt die Kugelgestalt der Erde durch die Westfahrt des Kolumbus und durch die Weltumsegelung des Portugiesen Magellan ihre Bestätigung. Doch auf den Karten und Globen des 16. Jahrhunderts erschien Amerika noch lange Zeit als ein Teil Asiens, und wir haben darüber ja gestern gehört, obwohl der italienische Seefahrer eben Amerigo Vespucci bei seinen zwei Fahrten an die brasilianische Westküste die neuen Regionen doch als eigenen Kontinent erkannte und diese Einschätzung auch 1502 in einem bald in ganz Europa bekannten Brief formulierte. dieser in den folgenden Jahrzehnten in ganz Europa in zahlreichen Übersetzungen veröffentlichte Bericht hatte nicht zuletzt wegen der Beschreibung der wilden und kannibalischen Indios so große Wirkung, dass die Humanisten Matthias Ringmann und Martin Waldseemüller in ihrer Kosmographiae Introductio von 1507 vorschlugen, den neuen entdeckten Kontinent nach Amerigo Vespucci in Anlehnung an die weibliche Namengebung von Kontinenten Amerika zu benennen. Eine Bezeichnung, die sich in Europa bald neben dem von Spanien benutzten Begriff Reinos de las Indias, Indien und Neue Welt, durchsetzte. In Spanien ist eigentlich dieser Begriff Amerika kaum verwendet. Für ihre Bezeichnung für diese Reiche waren entsprechend der juristischen und Herrschaftsform der Reinos, wie sie auf der Iberischen Halbinsel bestanden, waren diese neuen Gebiete die Reinos Ultramares oder die Reinos de las Indias. Und es ist sehr interessant, dass die Kultur des Amerigo Vespucci dann auch in vielfältigen Bereichen anders war. Es gibt ja eine Fülle von Serien, gerade auch von bildlichen Darstellungen, Kupferstichen. Es ist einigermaßen schwach, glaube ich, mal zu sehen. In denen diese Begegnung zwischen der neuen und der alten Welt dargestellt wird. Und hier finden wir in einer Reihe der Serie Nuragis Perkta aus der Ende des 16. Jahrhunderts nun die Szene, in der Amerigo Vespucci mit den Symbolen auf die Seefahrer, die haben also ihre Antwort auf die Navigationsmessgeräte, das Astrolab, nun der Amerika begegnet, hier in dieser Darstellung nicht als Wilde dargestellt, aber immerhin noch als nackte Frauenfigur. Und wenn man genau hinsieht, sieht man in diesem Bereich auch der Darstellung, der Ameisenbär oder das Gürteltier angesprochen. Und Sie sehen in vielen Bildern, die sind auch zum Schluss in einigen Teilen, wird das sehr deutlich, einmal die Begegnung hier auch des Bekleideten von der Regos, das spielt eine große Rolle gegenüber der nackten Ureinwohnerin dieses Kontinents, die Darstellung auch der Schätze und der Möglichkeiten, die Amerika für Europa und den Ecuador bereit hielt. Schon bald wurde in den Weltchroniken oder in den Kosmographien, zum Beispiel von den eben erwähnten Jobst Ruchhammer, von Sebastian Münster, Sebastian Frank, Amerika als der vierte Erdteil bezeichnet. Allerdings blieb bei den Autoren mit immerhin wissenschaftlichem Anspruch die Beschreibung Amerikas im Vergleich zu Asien und Afrika lange Zeit nicht nur recht schmal, sondern auch in Bezug auf die Menschen sehr fragwürdig. Und nur im Laufe der Zeit nahm der Umfang, die Beschäftigung über Amerika in späteren Auflagen eine größere Seitenzahl an. Nur langsam eroberten die Neuentdeckungen die Weltkarten und wir haben darüber gestern ja gesprochen und haben darüber gestern ja anhand des Kartenmaterials gehört. Selbst als man genauere Kenntnis vom Pazifik besaß, wurde die Verbindung zwischen Asien und Amerika auf den Karten durch eine breite Landbrücke im Norden beibehalten. Die berühmte Weltkarte des Lorenz Frisius von 1525 zeigt nicht nur das neu entdeckte Amerika mit dem Hinweis auf Kannibalen an der brasilianischen Küste, sondern auch Amerika noch als Teil der alten Welt in Form eines aus Indien und China herauswachsenden Drachens. Die Magellanstraße, die erst 1520 entdeckt und in Deutschland durch ein 1524 in Köln erschienenes Buch De Molucis Insulis bekannt wurde, ist auf den Karten überhaupt erst zögernd korrekt lokalisiert worden. Und auch die Anordnung der Südspitze Amerikas, der Magellanstraße, zu südlicheren Inseln, zu Feuerland bzw. zur immer noch ersehnten Terra Australis, entsprach häufig nicht der tatsächlichen Lage. Erst allmählich, mit zunehmenden geografischen und kartografischen Vermessungs- und Darstellungstechniken, mit dem Erscheinen von Mercators Weltkarte im Jahre 1569 erhielt der Doppelkontinent, die uns bekannten Umrisse, wobei immer noch festzustellen ist, dass der nördliche doch unpräzise blieb. Im Laufe der Zeit wurden die Karten auch wissenschaftlicher und nüchterner. In den Jahrzehnten der frühen Entdeckungsphase und bisweilen auch noch später waren die Karten mit fantastischen Seeungeheuern, mit Fabelwesen und allegorischen Sinnbildern geschmückt worden. Und im Landesinneren jeweils hatte man angeblich in der neuen Welt lebende Monster, Kannibalen oder mythische Gestalten angesiedelt. Durch die oft übertriebenen und fantastischen Berichte von Entdeckern und sogenannten Augenzeugen schienen sich die antiken und mittelalterlichen mythischen Vorstellungen von sagenhaften Inseln im Westen, von Monstern und Fabelwesen, vom wilden Mann, von Giganten und Amazonen sowie von kopflosen Menschen zu bewahrheiten, die seit Plinius, Strabo, Isidor von Sevilla und besonders auch seit dem fiktiven Reisebericht des Ritters Sir John de Mandeville am Rande der bewohnten Welt als Existenz lokalisiert waren. Die Entdecker bzw. die Leser in Europa erwarteten geradezu solche Wesen. Man hat jedenfalls den Eindruck, sodass es nicht verwundert, wenn man das oft zu sehen vorgab, was man sehen wollte. Zu den bekanntesten in Amerika angeblich angetroffenen mythischen Gestalten gehören die Amazonen, von denen die Entdecker immer wieder gehört haben wollten und die der Spanier Francisco de Orellana bei der Suche nach dem El Dorado auf seiner Flussfahrt quer durch Südamerika 1541-42 getroffen zu haben glaubte. Ferner die Kopflosen, denen der englische Seefahrer und Entdecker Sir Walter Raleigh, wie er in seinem Bericht von 1596 schrieb, in Venezuela begegnet sein will. Ferner Giganten, Riesen, die in Patagonien angesiedelt wurden. Sondern Ihnen nur zeigen, wie in der bildlichen Darstellung diese alten Mythen beschrieben worden sind. Wir haben hier eine Sammlung von solchen mythischen Gestalten, wie sie aus Schelles Weltchronik und Schelles Weltchronik darstellen. Das heißt aus einer Chronik vor der Zeit, in der Sammlung ist, was also im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch ein Vorstellung jenseits der als bekannten bewohnbar gedachten Welt vorgestellt worden. Und besonders sind natürlich solche Figuren interessant, wie hier die Kopfhoden, die jetzt auf der Sichtbarkeit und die ganzen Figuren, die ich eben erwähnt habe, und die dann in Darstellungen solcher Reiseberichte wieder auftauchen. Sie haben also hier eine Darstellung, und zwar von 1612 aus der Reihe des eben schon erwähnten Ulsius, der hier übersetzt hat, die Darstellung, wie sie Sir Walter Raleigh gegeben hatte, über seine Begegnung mit solchen Gestalten. Das Interessante ist ja, dass selbst noch in 1612, in einer Zeit, als die Kenntnis über Amerika so weit fortgeschritten war, als Spanien zu dieser Zeit gar nicht mehr von solchen Karten reden, für die Rede war, diese bildliche Darstellung gebracht wurde. Und es scheint auch aus der Form solcher Darstellungen sich zu zeigen, dass es nicht in diesem Maß Informationen umgeht, sondern um die Frage der Vermarktung, zu denen solche Verleger auch. Das ist also aus dem Bericht über noch einmal die Kopflosen. Was interessant ist auch, dass neben diesen Gestalten, diesen mythischen Gestalten, eben auch immer wieder zum Teil die Flora und Fauna hingewiesen wird. So sind die Darstellungen der Amazonen, wie man sie sich also dachte. Und es ist ja interessant, dieser Bericht von Orellana über seine Erfahrung mit dem Fluss, die dann auch zu machen wird, eben auch immer solche Frauen. und die gleichzeitig dann auch in solchen Beschreibungen noch angebliche vorgefundene Menschen gestalten. Da macht er im Zusammenhang den mit beiden Boden bewährten Klingo und Sie haben hier jenseits angesiedelt auch noch der Straße, auf der Marianstraße, Menschen in die sogenannte Terra Australis mit gedacht, hier die Giganten, die man eigentlich auch zum Teil folgern, denen man begegnen kann. Dann kamen hinzu noch Darstellungen, die sich aus dem ergaben, was nun aus der neuen Welt an die mythischen Gestalt entstanden war. Das war die Figur des Eldorado, eines verbeutelten Königs, der also in der Art von Opfer sich mit Gold bestäuben ließ und dann also, dass eine Götter auch, indem er sich in einen See eintauchte. Diese Darstellung geistert also auch durch die Köpfe der Konquistadoren und wurden dann auch umgesetzt und dargestellt in europäische Illustrationen über das, was angeblich an dem Zeitpunkt. So wie Amerika, es kommt noch hinzu, dass eine sehr wichtige Lokalisierung auch vorgenommen wurde, dass man nämlich in Amerika sogar Inseln oder Brunnen der ewigen Jugend vermutete und dass man auch sogar das Paradies dort gefunden zu haben glaubte. Ich will sagen, europäische Vorstellungen wurden in die neue Welt projiziert. So wie Amerika und die europäische Bevölkerung geradezu zum Protagonisten alter europäischer Mythen geworden war, so wurde auch in der Darstellung von amerikanischen Städten das europäische Vorbild hineinprojiziert. Die Stadtbilder, die es gibt, Grundrisse, vermitteln zwar Eindrücke von solchen Grundrissen, nicht aber von der eigenen amerikanischen Architektonik. Auch wenn man das Fehlen von Fotografien in dieser Zeit berücksichtigt, muss dennoch festgehalten werden, dass das 16. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert Amerika eben oft nur mit europäischen Augen gesehen wurde und sicherlich auch nur gesehen werden konnte. Selbst der Stadtplan von Tenochtitlan, den wir auch gestern schon gesehen haben, die sogenannte Cortes-Karte, die auf eine Zeichnung oder Skizze von Cortes zurückgeht, und der 1524 in Nürnberg herausgegebenen lateinischen Ausgabe des zweiten Berichtes beigegeben worden war, enthält keinen Aufschluss auf die aztekische Architektur. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das theokratische Zentrum des aztekischen Reiches, der riesige quadratische Kulturbezirk. Von der großen Tempelpyramide schweift der Blick eigentlich über eine europäische Stadt, deren Häuser entlang den Straßenzügen stilisiert angeordnet sind. Dieses ist nun in diesen erwähnten Darstellungen der neuen Zeit ein Beispiel, einmal für die Ansicht, dass ich so eine Großgenehmigung und die Loch der Tage von der Beschreibung wandte als eine gebaut wurde, die es aus den Flussstraßen gab, von daher also auch der Begriff zu Venedig hin. Und Sie sehen also hier, dass es Europäer sind, die dort leben und dass es auch europäische Stadtbilder sind. Und Sie finden etwas Ähnliches dann hier in dem Beitrag, den man hier einen Stadtplan von Cusco vorgelegt hat, der im normalen Fall eine europäische Stadt gleich, indem also auch das heißt, Indianische hier nicht für die Zukunft und das war leider nicht farbig, wie gestern. Das ist dann der berühmte Plan von der sogenannten Cortes-Karte, in der Chinesen was früher dargestellt wurde. Ja, das ist sehr schön. Wie sah es nun mit der Flora und Fauna aus? Schon seit den ersten Berichten über die neu gefundenen Inseln, wie zum Beispiel im Kolumbusbrief von 1493, nahm die Beschreibung der Landschaft, der Pflanzen- und Tierwelt einen beträchtlichen Umfang ein. Die üppige südamerikanische Pflanzenwelt machte auf die ersten Entdecker und Eroberer einen überwältigenden Eindruck. Sie wurde von ihnen in geradezu überschwänglichen Worten geschildert, wobei nicht selten die Vorstellung eines neuen oder wiedergefundenen Paradieses entstand. Allerdings fiel es den Europäern schwer, Flora und Fauna der neuen Welt zu klassifizieren und mit Namen zu belegen. Fast sahen sie sich dabei überfordert, wie aus der Widmung zum ersten Teil der Historia General von Fernández de Oviedo aus dem Jahr 1535 hervorgeht. Ich hatte gestern schon angefragt, im Zusammenhang mit dem eigenen Fremden, gerade an Flora und Fauna in Amerika, ich möchte Ihnen dieses Zitat vorlesen, weil es deutlich macht, was wem sich der Europäer gegenüber sah, auch in Bezug auf Flora und Fauna. Und ich glaube, es ist auch gerechtfertigt, hier einen spanischen Chronisten zu nennen, weil diese Historia General 1535 veröffentlicht war. Sie ist zwar nicht übersetzt worden direkt in Deutschland, sie ist aber sicherlich gelesen worden auch. Ich weiß, es gibt in diesem Imperium Indien, also Las Indias, so große Reiche und Provinzen, so viele fremde Völker mit unterschiedlichen Sitten, Zeremonien und Götzendienst, abgeschieden von dem seit jeher bis in unsere Zeit beschriebenem und Bekannten, sodass das Leben eines Menschen zu kurz ist, um alles zu sehen, zu verstehen und einzuordnen. Welcher sterbliche Geist vermöchte eine solche Vielzahl von Sprachen, von Kleidung, von Gewohnheiten bei den Menschen dieser Indien zu verstehen? Solche Vielfalt der Tiere, Haustiere wie wilde Tiere, solch unbeschreibliche Menge von Bäumen voll von verschiedenen Früchten oder auch ohne Frucht, sowohl jener, die die Indios anbauen, als auch solcher, die die Natur von sich aus ohne die Hilfe sterblicher Hände hervorbringt. Wie viele Pflanzen und Kräuter nützlich und heilbringend für den Menschen. Wie viele unzählige andere, die er gar nicht kennt. Solche Vielfalt der Raubvögel und anderer Vogelarten. Wie viele hohe und fruchtbare Berge und andere so wild und verschieden. Wie viele Fluren und Landschaften für die Landwirtschaft geeignet, gelegen an zugänglichen Flussufern. Unbekannte Pflanzen und Tiere der neuen Welt wurden deshalb in den Berichten und Darstellungen häufig mit den Bekannten verglichen und gemessen. Auch in den deutschen Darstellungen erscheint zum Beispiel das Lama als indianisches Schaf, wobei das Lama eigentlich eine andere Form des Kamels ist. Aber von der Vorstellung her, und das soll als Beispiel genügen eigentlich, von der Klassifizierung und Namensgebung abgesehen, war die Begegnung mit der fremden Flora und Fauna der westindischen Inseln und des mittel- und südamerikanischen Festlandes im Unterschied zu derjenigen mit den fremden Menschen weniger problematisch. So erfuhren die Europäer und Deutschen viel über den Reichtum an Pflanzen, Tieren und Edelmetallen, also etwas über die mögliche materielle Inwertsetzung Amerikas. Sie hörten von Gold- und Silbervorkommen, von Smaragden in Nordgranada, von Perlen an der karibischen Küste in Venezuela, von merkwürdigen Tieren wie dem Gürteltier, von dem Alligator, vom Faultier, vom Ameisenbär, vom Truthahn, von Papageien und exotischen Muscheln, sowie auch von bislang unbekannten Pflanzen wie die Papas oder die Kartoffeln, von Yucca, eine Art Maniok, Mais, Tomate, Ananas, Paprika, der indianische Pfeffer, Kakao, Vanille, Tabak, Kapuzinerkresse, dann aber eben auch von medizinischen Heilkräutern und Heilmitteln, wie zum Beispiel dem Guajakholz gegen die Franzosenkrankheit, gegen die Syphilis. Tiere und Pflanzen wurden auch bald zur Illustration der Berichte in bildliche Darstellungen auf Holzschnitten oder Kupferstichen umgesetzt. Dabei waren die Pflanzen naturgetreuer dargestellt. Denn im Unterschied zu den weniger verwertbaren Tieren gelangten die amerikanischen Pflanzen schon bald als Zier- oder Nutzpflanzen nach Europa und Deutschland, wo sie in botanischen Gärten angebaut und untersucht wurden und wie besonders Kartoffeln, Mais und Tomate im Laufe der Zeit die Nahrungsversorgung erheblich beeinflussten. Insgesamt boten Pflanzen, Tiere und Bodenschätze der neuen Welt den Europäern und Deutschen, den Kaufleuten, eine Vielfalt von begehrten Produkten. Und deshalb verwundert es nicht, dass in allegorischen Darstellungen die personifizierte Amerika als Hüterin und Spenderin gewaltiger Schätze erschien. Ich komme darauf noch einmal zurück. Nun zu dem eigentlich Interessanten, nämlich zum Bild des Indio im deutschsprachigen Raum. Mit der Entdeckung der neuen Welt, mit der Entdeckung des vierten Erdteils, der als solcher dann auch bald erkannt wurde, wenn auch nicht kartografisch umgesetzt, trafen die Europäer auf Völker, die keine Übereinstimmung mit den bislang in Europa, Afrika und Asien Bekannten zeigten. Wer waren diese Wesen, welche die Europäer aufgrund eines geografischen Missverständnisses des Entdeckers Kolumbus, als er Indien auf dem westlichen Seeweg gefunden zu haben glaubte, mit dem Sammelbegriff Indios, Indianer, bezeichneten? Bevölkerung, die dann in der alten Welt vor allem die Frage provozierte, ob es sich bei ihnen überhaupt um Menschen handelte und ob ihre Kultur der europäischen gleichwertig war. Wenn wir jetzt von Indios sprechen, von Indianern, müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass wir damit eigentlich unstatthaft einen Sammelbegriff verwenden, der schon in dieser Namengebung die Vielfalt der Kulturen auf dem amerikanischen Kontinent zusammenfasst und eigentlich zusammenbügelt. Die Frage ist, wie weit sich selbst auch die Bevölkerung als Indios verstand, das heißt unter dem Sammelbegriff sich selbst verstand, was nicht der Fall war. Wir Europäer projizieren also wiederum eigentlich eine zusammenfassende Bewertung, schon wenn wir von den Indios sprechen, so als ob es sich um Gleiche handelt. Mit gleichem Kulturstand, mit gleichem Entwicklungsstand, mit gleichen Vorstellungen, mit gleichen politischen Ordnungen. Das ist also immer mitzudenken, wenn wir von den Indios sprechen. Mit der Entdeckung der neuen Welt trafen also auf unbekannte Wesen. Antworten auf diese Frage danach, ob es sich um Menschen handelte, mussten natürlich zuerst die Spanier, die Entdecker und Eroberer der neuen Welt, und ihre Auftraggeber, die spanische Krone, stellen. Warum? Weil die neuen Gebiete doch in den Herrschaftsbereich Spaniens, wo sich eben ein neues nationales Sendungsbewusstsein und auch ein nationaler Universalismus entwickelte, wo sie in diesen Bereich durch Hispanisierung und Christianisierung einbezogen werden sollten. In Spanien fand deshalb auch im Zusammenhang mit Überlegungen über die Frage des gerechten Krieges eine ganz intensive Beschäftigung mit dem Thema Indio statt. Konquistadoren und Chronisten, die zum Teil an der Eroberung beteiligt waren, gingen in ihren Beschreibungen der spanischen Entdeckung, der Eroberung und Kolonisation auch auf die indianischen Sitten und Gebräuche, vor allem die sich in Nacktheit, Kannibalismus, Menschenopfern und Abgötterei äußernde Andersartigkeit der Indios sowie auf die tyrannische Herrschaft der Azteken und Inkas ein, nicht zuletzt, um die spanische Eroberung zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob in dem Referat über den gerechten Krieg darauf eingegangen wird, das Problem der Tyrannis. Die Spanier, häufig wird formuliert, dass auch zur Legitimierung der Konquista, der Eroberung der Azteken und der Inka-Reiche, deren Herrschaft als unrechtmäßige Herrschaft formuliert wurde, als Tyrannis. Und das war innerhalb der Überlegung über den gerechten Krieg ein Grund, warum man gegen diese Reiche vorgehen durfte, um damit die eigentliche frühere Ordnung wiederherzustellen. Von daher zu verstehen als Erläuterung, wenn ich von der tyrannischen Herrschaft der Azteken und Inka spreche, dann war das in der Sichtweise der Spanier, die im Kontext der Überlegung über den gerechten Krieg dies formulierten. Das waren die Chronisten und Konquistadoren. Missionare, beschrieben durchdrungen von einem tief empfundenen Christianisierungseifer, die Vernunftbegabung und Erziehbarkeit der Indios, Vernunftbegabung auch in dem Sinne, dass sie fähig waren, die christliche Botschaft anzunehmen. Spanische Beamte, interessiert unter anderem an der Arbeitskraft der Indios, informierten in ihren Berichten an die Krone über die Zahl der Indios, ihre körperliche Beschaffenheit, auch ihre Arbeitsmoral. Diese umfangreiche Beschäftigung überrascht eben insofern nicht, als die Spanier im 16. Jahrhundert die Hauptakteure in Amerika waren. Bemerkenswert ist jedoch, dass aufgrund dieser Information eine öffentliche Diskussion darüber geführt wurde, wie die Indios im Vergleich zu den Spaniern einzuschätzen seien und wie man sie demzufolge zu behandeln habe. Wir finden also in Spanien eine sehr offene Diskussion über solche Fragen. Das so in Spanien entstandene Indio-Bild, das übrigens nur selten auch bildhaft in Gemälden oder in Stichen dargestellt wurde, war nicht einheitlich. Es war sehr vielschichtig und reichte von einer verallgemeinernden Charakterisierung des Indios als abstoßend mit tierischem Verhalten, also als Barbar, zum Teil in den Darstellungen von Fernández de Oviedo, von López de Gomara und dann von dem Propagator eigentlich des gerechten Krieges bei Juan Ginés de Sepúlveda. Das Bild reichte bis hin zu einer idealisierenden Darstellung, ja, man muss wohl sagen, als edler, als primitiver Wilder, zu erziehender Primitiver, der in die spanisch-christliche Zivilisation einbezogen werden konnte und musste. Das war die Vorstellung von Bartolomé de las Casas. Und zwischen diesem eher negativen und positiven Indio-Bild nahm die spanische Krone von Anfang an eine mittlere, man muss auch wohl sagen, eine vermittelnde Position ein, indem sie die Indios als rechtsgleiche, allerdings noch schutzbedürftige, minderjährige Vasallen anerkannte und ihre Indio-Gesetzgebung darauf ausrichtete, die Indios durch Umerziehung in die Lage zu versetzen, den Status als Vasallen auch ausfüllen zu können. Insgesamt gründete, und das muss man auch erkennen, sowohl das negative als auch das positive Bild auf der Vorstellung von der kulturellen und religiösen Superiorität der Spanier und damit auch auf ihrem Recht, ja sogar auf ihrer Pflicht, die ihnen in den Bullen Alexanders des VI. Von 1493 auch aufgetragen wurde im Missionsauftrag, auch diesem Auftrag zur Zivilisierung und Christianisierung der Bewohner Amerikas gerecht zu werden. Aber auch die übrigen Europäer, und das ist ja auch unser Thema in dieser Woche, die Nichtreisenden, die Geografen, die Kosmografen, die Humanisten, das europäische Publikum, überhaupt haben sich wohl ein Bild gemacht. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, an dieses Bewusstsein zu kommen. Aber ich denke, wir können doch beschreiben, über welche Medien ein solches Bild sich möglicherweise geformt haben kann. Und ich denke, dass wir auch aus den Illustrationen, die ja fortdauern und selbst dann auch am Ende des 16. Jahrhunderts und im 17. Jahrhundert solche Bilderdarstellungen sehen, dass sich da drin doch ein bestimmtes Bewusstsein manifestiert. Hier in Deutschland auch bestand nicht die Notwendigkeit, wie in Spanien oder wie in Portugal, über die Feststellung von Inferiorität oder Vernunftbegabung die Art und Weise der Kolonisation zu legitimieren. Die Frage ist nur, ob im deutschsprachigen Raum angesichts des fehlenden direkten Herrschaftsinteresses ein objektiveres Bild vom Indio gezeichnet wurde, ob die Indios als vollwertige Glieder des einen Menschengeschlechts angesehen wurden. Der schon erwähnte Jobst Ruchhammer, ein Nürnberger Arzt, der die erste Übersetzung der Paesi Retrovati vorgenommen hatte, der italienischen Edition, hatte eine solche Sichtweise, von einem Menschengeschlecht auszugehen, gefordert. Ich zitiere, er schreibt in dem Vorwort, das ist jetzt Mittelhoch, also früh von Deutsch, ist es also nicht mehr das neue Deutsch, auf das männlich erkennen und erkündigen mochte, die großen, wunderbarlichen Wunder Gottes des Allmächtigen, der die Welt mit so mancherlei Geschlechten der Menschen, Landen, Inseln und seltsamen Kreaturen, wie oben angezeigt ist, erschaffen und geziert hat. Ein Menschengeschlecht, Schöpfung Gottes. Auch Sebastian Frank formulierte im Prolog zu seinem Weltbuch die Notwendigkeit, als Bewertungskriterium von der Einheit des Menschengeschlechts auszugehen. Er wollte gedenken, dass ein Türk, ein Heid, ebenso wohl zu der Bildnis Gottes erschaffen und ein Werk Gottes ist, als ein Deutscher, den allen der unparteiisch Gott sein Bild eingegossen. Die Frage ist, wurde diese Sichtweise in Bezug auch auf den Indio realisiert? Im deutschsprachigen Raum erfolgte der Hinweis auf Amerika und seine Bewohner schon sehr früh. Im Jahr 1494, und das ist immerhin nur ein Jahr nach der Rückkehr des Kolumbus im Februar 1493 und ebenfalls nur kurze Zeit nach der ersten Veröffentlichung seines berühmten Briefes, widmete der Basler Jurist und Dichter Sebastian Brandt innerhalb seines Werkes Das Narrenschiff in 4 Zeilen den Neuentdeckungen seine Aufmerksamkeit. Auch hat man sieht in Portugal und in Hispanien überall Goldinseln gefunden und Nacket Lüt, von dem man vorwusst sein nüt. Brandt verwendete in diesen 4 Zeilen eigentlich schon unter anderem wesentliche Topoi, die auch in späteren Schriften immer wieder auftauchen und im weiteren Amerika- bzw. Indio-Bild enthalten sind. Schätze und Nacktheit der Menschen. Bereits Kolumbus hatte in seinem Brief 1493, den Brandt in der lateinischen Ausgabe von Basel zweifellos kannte, die Nacktheit der Indios besonders erwähnt. Noch sah er darin keinen Makel, zumal die von ihm auf den karibischen Inseln angetroffenen Indios friedlich und vernunftbegabt erschienen. Nicht nach Gold oder Eigentum gierten und sich durch keinerlei negative religiöse Praktiken hervortaten. Kolumbus hält sie vielmehr zur Annahme des Christentums für würdig und auch fähig. Und Kolumbus nimmt eigentlich schon in dieser ersten Beschreibung, dieser ersten Begegnung, er hat jetzt bei Nacktheit noch nicht mit Barbarei gleichgesetzt, er hat hier eine positive Wertung im Sinne des unverdorbenen, primitiven im Naturzustand gegeben. Und in gewissem Sinne scheint mir auch, dass der Verleger des Basler Drucks, des Kolumbusbriefes, hat diesem Bild in einem Holzschnitt Rechnung getragen. Zwar ist auch das Übernahme anderer Vorbilder, aber Sie werden sehen, dass Hispania, das heißt Hispaniola, Hispaniola, Sotigraiti, benannt ist. Man sieht also hier, bitte? Man sieht also hier die Begegnung finden. Wenn Sie genau hinsehen, ist natürlich die Frage, ob die für die Begegnung andere Vorlagen machen, denn das waren ja Kopfbekleidung, die eher an Türkenvorbilder denken. Und wir haben ja gesehen, wie häufig auch Darstellungen, die für andere Gruppen, die für andere Texte gedacht sind, in andere später übernommen werden. Und mir scheint, dass zum Teil auch hier dieses der Fall ist. Was natürlich im Grunde genommen müsste er ja in der Hand die Bibel haben. Also die andere Beschreibung wird ja dargestellt, wie er selber also ein Kreuz aufrichtet und also auch im Sinne seines, auch seines von ihm gedachten Sohns. Das deutet eben darauf hin, dass dieses aus anderen Bereichen, er überträgt ja nichts. Das wäre also eher ein Text gewesen, das deutet darauf hin, dass hier diese Ausgabe die Bilder übernommen sind, die Holzschneider dann auch in verschiedener Weise verwendet. Die verwenden, ja. Kolumbus hatte auch von angeblich auf anderen Inseln lebenden wilden Menschenfressern, von Menschen mit Schwänzen berichtet. Er hatte aber auch betont, selbst keine Monster gesehen zu haben. Selbst diese Erwähnung deutet darauf hin, dass solche Wesen eigentlich jenseits des Äquators noch erwartet wurden. Darauf war ich schon eingegangen. Und wenn wir auf die deutsche Fassung des Briefes, des Kolumbus-Briefes, Straßburg 1497 eingehen und sie mal ansehen, so ist dort ein Hinweis auf Ptolemaios, Strabo und Plinius als Autoritäten für das Vorhandensein solcher Merkwürdigkeiten ergänzt. Das heißt, in dieser Zeit ging man noch davon aus, dass man dieses erwarten konnte. Man hat es projiziert. Die Art der Beschreibung durch Kolumbus, die Art der Betonung von Besonderheiten, enthält schon diejenigen Kriterien, die später als üblicher Bewertungsmaßstab für das Bild des Indio herangezogen wurden. Kriterien, die später noch verdeutlicht werden in anderen Briefen: Religion als christliche Moralvorstellung, Vorhandensein politischer Ordnung, Individualbesitz, Bekleidung und in der negativen Sicht Kannibalismus. Die Schilderung nun des Florentiners Amerigo Vespucci über die Tieflandindios an der brasilianischen Küste, denen er als Teilnehmer einer portugiesischen Expeditionsreise 1501-1502 begegnete, brachte dann eine Veränderung dieses anfangs immerhin noch positiveren Indio-Bilds zum negativen. Vespucci hatte im Herbst 1502 in einem Brief an Lorenzo di Pier Francesco di Medici über seine Erlebnisse berichtet. Kaum ein anderer Text hat in Europa eine solche Resonanz gefunden und ist in so vielen Ausgaben erschienen wie dieser Bericht. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts hat es insgesamt mindestens 50 Editionen gegeben, allein in Deutschland 4 lateinische und 13 deutsche. Allem Anschein nach hat weniger die geografische Beschreibung der brasilianischen Küste als vielmehr die sensationelle, relativ detaillierte Schilderung der brasilianischen Tupinamba das Interesse von Autoren, Verlegern, Druckern und eben auch das Interesse des Publikums geweckt. Tatsächlich enthält der Bericht wichtige Informationen und er prägte das Indio-Bild entscheidend. Und deshalb möchte ich einige dieser prägnanten Textstellen anführen und Ihnen aus der deutschen Ausgabe von Basel aus dem Jahr 1505 vortragen. Nach der Beschreibung des Landes, der Tiere und der Pflanzen, insgesamt der tropischen Üppigkeit, kommt Vespucci auf die Menschen zu sprechen. So haben wir in diesen Landen und Regionen Funden, so viel und große der Völker, Scharen und Leuten, dass die niemand erzählen möchte, als man liest in Apokalypse. Ein Volk sah ich, ein mild, gütig, und handweisig und Gant alle nackend, beide, Weib und Mann, und ganz an Bedeckung ihr Leiben an allen Enden. Und wie sie aus Mutterleib kummend, also Gant sie, bis dass sie gesterben. Dann sie sind groß von Leib, vierschrötig wohl geschickt, guter, schöner Gliedmaß und gefärbt etlicher Maß gegen Rotem. Dass ich mein, diese von der Ursach kommen, dass sie nackend gant und von der Sonnen bescheinen, also gefärbt werden. Sie haben auch weit und groß Haarlock und Schacht. Vespucci beschreibt dann weiter die Sitte, sich Steine in Nasen und Wangen zu bohren, womit sie sich seiner Meinung nach verunzieren. Weiterhin geht er dann auf ihre Geilheit, auf die Promiskuität und den Kannibalismus ein. Ein ander Sitt und Weise ist auch unter und bei ihnen genug abweisig und wider alle menschliche Glaubung. Dass ihr Frauen, die eben gelüst und geil seint, und ihren Mannen machen, dass ihnen ihr Bauch geschwellen, in solcher Übermästung, dass sie ungestalt und schmählich erscheinen. Und das tun sie mit etwas Funden und zu Nahrung etlicher giftigen Tieren. Und von solcher Sach Geschicht, dass ihnen viel ihr Gemächt verlieren, die von ihnen mangels wegen der Arznei faulen und beleiben angemächt. Sie haben kein Tuch noch Deck, weder Leinens noch Baumwollens, denn dann sie es nicht bedürfen, und haben kein Eigengut, sondern alle Ding sind ihnen gemein. Sie leben allemein an ein König und an ein Gebieter, und ist ihr jeglicher ihm selbst ein Herr. So viel Weiber nehmen sie viel, so viel sie wollen. Und der Sohn mit der Mutter und der Bruder mit der Schwester und der Erst mit der Ersten und der Begegner mit der Begegneten veruneinigen sich. Als dick als sie wollen scheiden, sie die Vermählichte, und haben in solchem Ganz kein Ordnung. Darum haben sie keinen Tempel und halten kein Gesetz und sind nit Abgötter. Die Scharen des Volks haben auch Krieg und Ahnkunst und Ordnung. Eltern mit ihren Räten und Geboten unterbiegen die Jungen zu tun, was sie wollen, und rüsten sie zu schlagen. Und welche sie also im Krieg und Streit fahren, die fuhren sie hin, mit dass sie die bei Leben lassen, sonder ihnen selbst behalten, dass sie davon mästigen und sie essen. Denn einer den anderen, der da obliegt, den Essen und ander Fleisch, ist ihnen Menschenfleisch gemächlich ihre Speise. Dieser Dingen aber sollt du gewiss sein, dass dieser Zeiten geschehen ist. Hier wird noch einmal deutlich, dass er selbst erlebt hat, er formuliert es jedenfalls. Und bei ihnen, ich habe einen gekannt, mit dem ich auch selbst geredet, von dem sie sagten, dass er mehr dann von 300 Menschenleiben gegessen hat. Und bin in einer Stadt gestanden, 27 Tag, da ich gesehen habe, in den Häusern gesalzen Menschenfleisch und aufgehängt zu derren. Wie dann bei uns gewöhnlich ist Speck und Schweinefleisch aufzuhängen. Dieser Bericht über den Naturzustand der Indios, über die fehlenden Vorstellungen von Privateigentum, über die schamlose Nacktheit, über das Fehlen politischer Ordnung und Religion, über Promiskuität und abartige Menschenfresserei hat wie kein anderer die Fantasie der Europäer erregt und gerade auch in Deutschland zu oft reißerischen Illustrationen über den wilden und barbarischen Indio in verschiedenen Ausgaben des Briefes geführt. Sicherlich nicht auch zuletzt deshalb, so dürfen wir wohl interpretieren, weil sich die Europäer darin ihrer abendländischen Überlegenheit und auch in ihrer Abwertung des Nicht-Europäischen, des Amerikanischen bestätigt sahen. Vespucci hatte sich in der Beschreibung der Tiefland-Indios, die eben sogar angeblich das Menschenfleisch zum Räuchern aufhängten, implizit an Maßstäben wie Grad der Bekleidung, staatliche Ordnung, europäische Moralvorstellungen und christliche Religion orientiert. Und ich will Ihnen einige dieser sind also Holzschnitte aus einer Übersetzung, die dieses Büchlein sagt. Und Sie sehen hier einmal Art und Weise, wie die Spanier, die Indianerfrauen, die Spanier begegnen, die es also versuchen, die spanischen Männer aufzuteilen, wie auch die anderen Seiten. Und wie dieses dann vorbereitet wird für die Räucherung. Dieses aus dem gleichen, aus der Illustration der gleichen Zeit, zeigt noch einmal die Art und Weise, wie doch hier die europäische Stadt dargestellt ist. Und das ist auch ein Bereich, der sich auf Mexiko bezieht, der aber deutlich hier zeigt, wie die Kinder in dieser Weise auch so misshandelt werden, wie sie als nicht lebenswert und vollwertig zur Stadtkultur werden. Ein ähnliches Bild auch aus einer Auslegung des Putschberichtes, dann in der Carta Marina, in dem also verbunden wird, einmal die Vorstellung von angeblich kunstköpfischen Menschen, die man also findet, die gleichzeitig auch als Kannibalen bezeichnet werden könnte. Jedenfalls dieser Vorgang des Räuchers und des Schlachtens der Menschen dargestellt. Für das 16. Jahrhundert blieben die beiden von Columbus und Vespucci vorgegebenen Indio-Bilder lebendig. Wenngleich festzuhalten ist, dass das durch den Vespucci-Bericht geprägte Negative eigentlich überwog und das Positive weitgehend verdeckte. Auch spätere Berichte modifizierten das Bild nur unwesentlich. Das trifft auch auf die Beschreibung in den Dekaden des Pedro Martir de Anglería zu, deren Wirkung hinsichtlich Rezeption und Verbreitung durchaus mit der Kolumbus-Briefe und des Vespucci-Briefes verglichen werden kann. Der gebürtige, ich hatte es eben schon gesagt, Italiener Pedro Martir war Mitglied des mit Amerika befassten Rates und Vertrauter der spanischen Könige. Die dadurch erhaltenen umfassenden mündlichen und schriftlichen Informationen über Amerika gab er ab 1511 in den Dekaden über die Neue Welt wieder, von denen auch verschiedene Ausgaben in Deutschland seit 1521 in lateinischer oder deutscher Version erschienen. Mit Martirs Ausführungen verstärkte sich der Eindruck vom Menschenfresser-Indio. Zwar bemühte er sich um eine unvoreingenommene, zumindest nicht sensationslüsternde Darstellung. Er schildert zum Beispiel auch lobend die handwerklichen Fertigkeiten bestimmter Indio-Gruppen, Er zeichnet also selbst insgesamt kein pauschal negatives Bild, spricht sogar vom wiedergefundenen Paradies. Doch übernimmt auch er unkommentiert Berichte über kannibalische Sitten und über die Zeremonien der Menschenopfer in Mexiko, ohne auf die religiösen Hintergründe einzugehen oder auch nur danach zu fragen. Und mit solchen Darstellungen lieferte er Material für ein negatives Bild vom Indio. Und das kann man sehr deutlich aus den Randbemerkungen und den Kommentierungen des Übersetzers oder Druckers in deutschen Ausgaben beziehungsweise dann auch insgesamt aus der Verarbeitung seiner Texte deutlich entnehmen. Das in den bisherigen Texten gezeichnete und wie die zahlreichen Ausgaben vermuten lassen, vom Publikum gutierte Bild vom Indio als Wilden und Barbaren beruhte auf der Begegnung der Europäer mit indianischer Bevölkerung auf den Karibikinseln, an den Küstenzonen des Karibikraumes und an der brasilianischen Küste, dem Hauptsiedlungsgebiet, dem Hauptsiedlungs- und Eroberungsgebiet, den ersten Jahrzehnten nach der Entdeckung. Tatsächlich trafen hier die Europäer auf indianische Völkerschaften, die in angeblich paradiesischer Nacktheit lebten, die auch sexuell freizügig waren, auf Gesellschaften, die über keine durchstrukturierten politischen oder gesellschaftlichen Ordnung größeren Stils verfügten, die nur selten in größeren Ansiedlungen wohnten und in einzelnen Regionen tatsächlich auch Kannibalismus praktizierten. Angesichts dieser den Europäern fremdartigen Züge scheint es fast verständlich, dass sie diese Andersartigkeit als Inferiorität bewerteten. Unstatthaft, jedoch muss man es bezeichnen, dass sie aus den angetroffenen Einzelzügen eine pauschale Charakterisierung des Indio schlechthin als von Natur aus lasterhaft und viehisch ableiteten. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, was geschah dann, als die Spanier ab 1519 auf andine Hochkulturen mit staatlicher Ordnung, mit Städten, einer ausgebauten Infrastruktur, mit bekleideten Menschen trafen? Die Frage ist, oder man hätte vorstellen können möglicherweise, dass die Begegnung mit den Azteken und mit den Inkas das negative Bild hätte korrigieren müssen. War das der Fall? Wir müssen wieder zurückgehen auf die Art, wie die Europäer und die Deutschen darüber erfuhren. Wie die übrigen Europäer erfuhren auch die Deutschen die interessanten Neuigkeiten über Mexiko, über eine indianische Hochkultur in den Anden, die sich von derjenigen der Tiefland-Indios grundlegend unterschied, vor allem durch die Berichte von Hernán Cortés, dem Eroberer des Aztekenreiches. Cortés gab im Zeitraum von 1519 bis 1526 eine detaillierte Darstellung seiner militärischen und politischen Aktivitäten bei der Eroberung und Neugestaltung des Aztekenreiches in Form von Briefen, Briefberichten an Kaiser Karl V., von denen der zweite und dritte Brief fast unmittelbar nach der Veröffentlichung in Spanien, auch in Nürnberg auf Lateinisch im Jahr 1524, und später dann auch 1550 auch in Deutsch erschien. In ihnen berichtet Cortés nicht nur über seine Taten bei der Eroberung Mexikos und über den Widerstand der Heiden gegen die christlichen Eroberer, sondern er schildert auch voll Bewunderung die aztekische Hauptstadt Tenochtitlan, die Paläste der Stadt sowie den überwältigenden Hofstaat des aztekischen Herrschers Montezuma. Diese Berichte geben auch eine detaillierte, allerdings auf Verständnislosigkeit bestehende Darstellung der aztekischen Praxis von Menschenopfern. Eine abwertende Schilderung der Menschenopfer und der aztekischen Religion lag begreiflicherweise im Interesse des Eroberers, der mit dem Hinweis auf seine Christianisierungspflicht sein grausames und gewaltsames Vorgehen rechtfertigen konnte. Doch scheint Cortés, wie die Resonanz auf seine Briefe und die gedruckten Randbemerkungen in den Ausgaben in Deutschland zeigen, mit seiner Beurteilung einer Grundhaltung der Europäer entsprochen zu haben. Die Bewunderung, so lässt sich zusammenfassen, richtete sich lediglich auf den materiellen Teil der Kultur, auf Bauten, Straßen, solange der religiöse Bereich nicht betroffen war. Die Praxis der rituellen Tötung, deren tiefere Funktion zur Aufrechterhaltung der kosmischen und klimatischen Ordnung, verstand er nicht. Sie wurde im Gegenteil als teuflischer Gegenpol zum Christentum betrachtet. Und dieses relativierte nun den hohen Zivilisationsgrad und seine Wertschätzung. Das bedeutete nun, dass auch Bekleidete, das staatlich organisierte Indios aufgrund ihrer religiösen Praxis weiterhin als Barbaren und Inferiore galten. Bis zu einem gewissen Grad kann man diese Haltung zumindest nachvollziehen oder verstehen, vollzog sich doch die Eroberung und Christianisierung Amerikas zu einer Zeit, als in Europa die Christenheit gespalten war und mit der neuen Welt nun eine neue katholische Welt als Ausgleich für Verluste in Europa zu entstehen schien. Widerstand gegen die Verbreitung des Christentums begründete die Ablehnung der fremden Kultur. Vor allem aber verzerrte die Befangenheit in europäischen, frühneuzeitlich mittelalterlichen und christlichen Wertvorstellungen die Perspektive von Autoren, Verlegern und Publikum. Und dieses traf selbst auf die deutschen Chronisten und Kosmographen zu, von denen eigentlich am ehesten ein mehr wissenschaftlich kritischer Zugriff oder eine nüchternere Annäherung an das Fremdartige zu erwarten gewesen wäre. Auch wenn sie, wie zum Beispiel Sebastian Frank in seinem Weltbuch von 1533-34 darum bemüht waren, sich nicht mehr auf Fabeln zu stützen und stattdessen handfeste Quellen zu benutzen, so konnten sie sich weder von antiken noch mittelalterlichen Traditionen und Legenden noch von einer eurozentrischen Sichtweise freimachen. Im Übrigen stand ihnen ja eben auch keineswegs vorurteilslose Informationsmaterial zur Verfügung. Kritisch muss man jedoch wohl anmerken, dass auch solche Autoren die Informationen selten überprüften, sie hinterfragten oder zu korrigieren versuchten. So übernahmen selbst so berühmte und einflussreiche Geographen und Kosmographen wie Johann Schöner, Lorenz Fries, Sebastian Frank und Sebastian Münster kritiklos und unwidersprochen die Berichte nicht nur über angeblich in Amerika angetroffene Fabelwesen, sondern eben auch über den nackten Menschenfleisch verzehrenden und gottlosen Indio. Sebastian Frank kommentierte entgegen seinem eigenen Vorsatz die Berichte über Nacktheit, Kannibalismus und Menschenfresserei lediglich mit den Randbemerkungen: schandlicher Brauch, blutdürstig Volk, Menschentier. Kulturelle Errungenschaften der Azteken hielt er sogar für Mach- und Blendwerk des Teufels. Auch in Sebastian Münsters Kosmographie herrscht in den wenigen der neuen Welt gewidmeten Seiten das Fantastische vor. Münster erwähnt zwar die physische Schönheit der Indios und das Fehlen von Goldgier, hebt aber in Randbemerkungen als besonderes Charakteristikum die Nacktheit und den Kannibalismus hervor. Nackendlüt, Kannibali, Leutfresser. Was er dann auch durch Illustrationen von eben einer solchen auch ihnen gezeigten Schlachtbank und von einem Rauchfang mit menschlichem Fleisch noch sensationell unterstreicht. Eine Korrektur oder zumindest Infragestellung des stereotypen negativen Bildes ging auch von diesen Autoren nicht aus. Bedeutenden Einfluss auf das Indio-Bild in Deutschland oder konkreter gesagt wohl auf das Fortleben eines solchen Bildes haben die deutschen Augenzeugen Berichte ausgeübt, denn ihre Erlebnisberichte über die Indios erschienen zu einem Zeitpunkt nach der Mitte des 16. Jahrhunderts, als das stereotype Negativbild vom Indio in Deutschland längst gefestigt war. Unter den 4 veröffentlichten Augenzeugenberichten ragen wegen ihres Umfangs und wegen ihrer zahlreichen Ausgaben diejenigen von Hans Staden und Ulrich Schmiedel heraus. Auf die beiden anderen will ich nicht eingehen, will nur kurz noch Staden und Schmiedel beschreiben. Der hessische Kanonier Hans Staden veröffentlichte einen Reisebericht über seinen Aufenthalt in Brasilien von 1548 bis 1555, der im Wesentlichen jedoch die Erlebnisse während einer 9-monatigen Das ist auch in einem Titelblatt dargestellt, wieder mit Illustrationen. Wahrhaftige Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresserleuten in der neuen Welt Amerika gelegen. Staden schildert in einem Erlebnisteil und in einem gesonderten ethnografischen Berichtsteil detailliert abwertend das Leben und die Sitten, vorzüglich die Nacktheit, den Kannibalismus und kultische Gebräuche der Tupinambá, also wiederum von Tiefland-Indios, die schon durch Vespucci's Berichte bekannt waren. Und es gibt auch Überlegungen, wie stark Vespucci gewirkt hat auf diese Darstellung. Die Wirkung seiner Beschreibung wurde dadurch gesteigert, dass er zum einen ein Opfer beschreibt, das die Menschenfresser und ihre kannibalischen Vorbereitungen ausgenommen den Tod am eigenen Leib erlebt haben will. Er als Opfer vorbereitet für die Schlachtbank. Und zum anderen der Text mit über 50 Holzschnitten zum Thema Kannibalismus und Nacktheit illustriert wurde. Wie sehr wohl das Menschenfresserbuch den Publikumsgeschmack getroffen hatte, lässt sich aus den zahlreichen Ausgaben ablesen, die nach den von Staden noch selbst publizierten 2 Ausgaben mit kommerziellem Gespür auch von dem Debris aufgenommen wurde. Und unter ihnen mit dem Gespür für Markterfolge zeichnete sich besonders Theodor Debris aus, der als Illustration des Stadentextes innerhalb seiner Reihe von Reiseberichten zu Amerika auch die Holzschnitte der Stadenausgabe als Vorlage für seine sensationellen Kupferstiche über den Kannibalismus der Indios zu vergleichen dann mit der Übernahme dann durch den Debris, was insofern wichtig ist, weil gerade die Darstellung und Publikation der Reiseberichte von Debris eigentlich in keiner Bibliothek fehlt. Wenn man also sich umsieht, so wird man eigentlich auch im deutschsprachigen Raum gerade die Reiseberichte, die Amerikaner von Debris in eigentlich jeder größeren Bibliothek finden. Ähnlichen Erfolg hatte der 1567 veröffentlichte Bericht des Straubingers Ulrich Schmiedel über seine Begegnung mit kannibalischen Indios als Teilnehmer an der spanischen Conquista im Bereich des Rio de la Plata während seines fast 20-jährigen Aufenthaltes in Amerika. Neuere Untersuchungen können nachweisen, dass Schmiedels Erlebnisse hinsichtlich der Indios allem Anschein nach konstruiert waren, sich auf Vorlagen stützten und sich eben an der Publikumserwartung orientierten. Fehlende Aufrichtigkeit oder Authentizität aber tat der Wirkung keinen Abbruch, wenn nur das Bild stimmte und die Überlegenheit der Europäer über die inferioren Indios bestätigt wurde und auch die Sensationserwartung des Publikums befriedigt war. Diesem Aspekt eben trugen die Verleger Feierabend, Theodor de Brie und Levin Hulsius Rechnung, wenn sie Schmiedels Berichte veröffentlichten. Autoren und Verleger bestätigten also das Pauschalurteil vom wilden und primitiven und nackten Indio. Gab es Abweichungen? War das das Einzige, die Art und Weise, wie das der Indio beschrieben wurde? Abweichungen vom negativen Pauschalbild konnten Deutsche nur bei wenigen Autoren finden. Dazu gehörten der spanische Dominikaner Bartolomé de las Casas, der berühmte Indio Protector, dessen 1552 in Sevilla zuerst veröffentlichter und dann 1597 und 99 in Frankreich auf Deutsch erschienener kurzgefasster Bericht über die Gräueltaten und Verwüstungen der Spanier in Amerika ein uneingeschränkt und nun pauschal positives Bild vom friedlichen und vernunftbegabten Indio mit Zügen lieferte, mit Zügen des edlen Wilden lieferte, oder auch in der Historie des Mailänder Giolamo Benzoni, der in seiner zuerst 1565 in Venedig auf Latein und dann seit 1579 auch auf Deutsch zugänglichen Geschichte der Neuen Welt das Vorgehen der Spanier kritisierte und demzufolge die Indios mit Wohlwollen beschrieb. Allerdings das bekannte Bild vom Menschenfresser nicht vollständig korrigierte. Eine Ausnahme in der pauschalen Abwertung des Indios bilden im Allgemeinen die Missionsberichte. Bei aller Kritik an der Abgötterei und am Götzendienst und trotz religiöser Voreingenommenheit übersehen sie nicht positive Züge im politischen und sozialen Bereich sowie die Lernfähigkeit der Indios und halten sie eben der Liebe Gottes für würdig. Doch auch diese Autoren haben keinen Zweifel an der europäischen Überlegenheit und an der Berechtigung des europäischen Vorgehens gegenüber den inferioren indianischen Kulturen zum Zwecke der Erziehung und Evangelisierung. Ich beginne mit einem ersten Teil der Zusammenfassung. Aus den Werken des 16. Jahrhunderts tritt uns ein Indio-Bild entgegen, das sich folgendermaßen zusammenfassen lässt. Im deutschen Sprachraum gab es nicht die grundsätzliche Debatte über Inferiorität oder Vernunftbegabung des Indio, wie sie in Spanien so heftig geführt wurde. Allerdings weist die Sichtweise in Deutschland dasselbe Unvermögen auf, die fremden und andersartigen indianischen Kulturen als Ergebnis eines eigenen historischen Entwicklungsprozesses zu würdigen oder auch als selbstständige Glieder des von Gott geschaffenen Menschengeschlechtes zu akzeptieren, so wie es Jobst Ruchhammer und Sebastian Frank gefordert hatten. Weder sie selbst noch andere Autoren waren dieser Forderung gerecht geworden, da sie die andersartigen Kulturen nur an den abendländischen Merkmalen von Kultur und Entwicklung maßen. Lässt man einmal die fantastischen Berichte über Darstellungen von schon seit der Antike und dem Mittelalter bekannten Monstern und Fabelwesen, von Giganten und Amazonen sowie von kopflosen Menschen beiseite, denen Entdecker und Eroberer in der neuen Welt begegnet sein wollten, dann übermittelten die Autoren zweifellos objektive Tatbestände über Nacktheit, über Kannibalismus, über Menschenopfer, über heidnische Religionen sowie über andersartige Gesellschaften. Über Tatbestände, die allerdings zugleich entsprechend den europäischen und christlichen Wertvorstellungen zu Bewertungskriterien nun für die indianische Bevölkerung wurden. Dadurch, dass europäische Normen hinsichtlich der Bekleidung als Ausdruck für Gesittung, der Religion, der politischen Ordnung, des Eigentums, des Individualeigentums, des Stadtwesens in dieser Zeit zur Betrachtung und zum Urteil über die Indios dienten, erschien eben der amerikanische Indio als Wilder und Heide, mal gut, mal weniger gut oder böse, als Anhänger des Teufels, als grausam und barbarisch. Bisweilen, was die materiellen Errungenschaften betraf, auch als großartig. Wobei eine Unterscheidung zwischen Tiefland-Indios und Andinen-Hochkulturen lediglich Nuancierung hinsichtlich der pauschalen Abwertung bedeutete. Selbst Autoren, die in dem Bestreben, die Grausamkeit der spanischen Eroberer anzuprangern, die indianischen Sitten und Gebräuche mit mehr Mäßigung kommentierten, lehnten letztendlich auch eine nichtchristliche Religion ab und traten für Christianisierung und Europäisierung ein. Moralische und sozialpolitische Beurteilungskriterien, die im Bewusstsein der eigenen europäischen Gegebenheit und Überlegenheit wurzelten, dann wiederum darauf aufbauen, die Verabsolutierung der eigenen Kultur und der eigenen gesellschaftlichen Ordnung verzerrten die Erscheinung des Indios und führten zu den grob gezeichneten, undifferenzierten Zügen des nackten Kannibalen. Der Indio galt zwar als Mensch, der allerdings noch der weiteren Erziehung nach europäischen Vorstellungen bedurfte. Da, wie wir aus den Zitaten von Ruchhammer und von Frank gesehen haben, die Menschen des 16. Jahrhunderts von der Allgemeingültigkeit gesellschaftlicher Normen und von der kulturellen Einheit, ja auch von der Gemeinsamkeit des Menschengeschlechts ausgingen, erschien ihnen das, was sie in Amerika sahen, beziehungsweise wovon sie hörten und lasen, verständlicherweise als eine Abweichung von der Norm, der eben als europäisch, der als allgemein erachteten europäischen Norm. Deshalb musste es sehr schwer fallen, eine Vielfalt kultureller Entwicklungen zu akzeptieren und in den andersartigen indianischen Kulturen etwas Eigenständiges zu sehen, zumal dann, wenn die religiöse Seite, die Abweichung von der christlichen Religion und ihren Moralbegriffen betroffen war. Die Art und Weise, wie deutsche Autoren, Verleger und Drucker im 16. Jahrhundert den Indio beschrieben, schloss, selbst wenn er bisweilen als edler Wilder dargestellt wurde, ein Verständnis seiner Eigenart und das Akzeptieren der Vielfalt von Kulturen aus. Statt Verständnis war nicht selten die Vermarktung des Indio wichtiger. Die Verzeichnung des amerikanischen Indio ist, denke ich, ein Beispiel für die bis heute geltende Problematik des Kulturkontakts, der Begegnung zwischen Kulturen. Die in der Begegnung mit Amerika und ihrer Bevölkerung sichtbare Voreingenommenheit und Vorurteile haben das Verständnis für das Andersartige fremder Kulturen verbaut. Dass dabei die Europäer die Vielfalt der Kulturen auf ein europäisches Muster reduzieren wollten, ja auch reduziert haben, hat, wie wir heute erleben, die Beziehungen zwischen alter und neuer Welt belastet. Gerade im Vorfeld der Überlegungen zu 1400 bzw. 1992. Und wenn wir recht sehen, als Ergebnis hat es die Angleichung der Überwindung im Hinblick, die Angleichung der Überwindung der Abweichung von der europäischen Zivilisation ist in Amerika noch nicht bis zu Ende eingetreten. Statt einer letzten verbalen Zusammenfassung möchte ich Ihnen zwei allegorische Darstellungen der personifizierten Amerika zeigen, weil sich so, ich glaube, in diesen Darstellungen schlaglichtartig das Bewusstsein im deutschen Sprachraum über Amerika und seine Bewohner im 16. Jahrhundert ausdrückt, auch wenn diese Darstellungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. Es handelt sich einmal um das Titelkupfer zum Werk von Johann Ludwig Gottfried. feststellen, die personifizierte Amerika als Güterin und Spenderin weiterer Schätze dar. Es betont die ungeheuren Reichtümer der neuen Welt an Edelmetallen, Pflanzen und Tieren, samt auch eines nicht gefährlichen Mutilanten. Und hier kommt es unmissverständlich, so machen die koloniale Bedeutung in ihre Pflanzen für Europa hervor. Dies ist ein Stichwort auch von Matthias Nielsen. Zum Zweiten handelt es sich um das Werk, das ist ein Buch, zu einem Werk des gleichen Autors, nämlich Johann Gottfried, wiederum ein Werk, wiederum mit Unverständnis versehen, von Matthias Merian. Das ist das Werk Neue Anthropologia Cosmica, Beziehung und Verlegen von Matthias Merian, Frankfurt 1646. Es zeigt in einer allegorischen Darstellung der vier Erdteile eine nackte Kannibale als Verkörperung des Erdteils Amerika, als Verkörperung des Erdteils Amerikas. Und es verwundert nicht, dass in dieser Allegorie die Figuren Amerika, Asien und Afrika oder Europa untergeordnet sind. Rechtzeitig auf den Markt zu kommen, weil der Buchmarkt ja an einer Kolumbus-Verstopfung leiden wird im nächsten Jahr, ist es erforderlich, dass die Manuskripte möglichst schnell vorliegen. Das heißt, die deutschsprachigen Beiträge sollten Frankreich Frankfurt. Das hat mich nämlich auf den Gedanken gebracht, was der Sinn dieser Übersetzung sein könnte. Mit anderen Worten, meine Frage läuft ganz einfach darauf hinaus. Gibt es eine Rezeption dieser Diskussion, die von Las Casas ausgelöst wurde, auf dem deutschen Buchmarkt in einer vergleichbaren Weise zu Italien, weil wir ja darüber heute Mittag hören werden und deswegen würde ich ganz gerne da noch ein bisschen mehr erfahren, ob etwas derartiges existiert, damit wir eine Vergleichsmöglichkeit haben zu dem, was heute Mittag dargestellt wird. Also dieses ist sicherlich nicht in dem Maße erfolgt, diese Frage der Diskussion über das Problem gerechter Krieg. Ein Problem ja, das durch Las Casas und durch die Diskussion mit Sepúlveda hervorgerufen wurde. Seine Brevissima Relation, das heißt also der kurzgefasste Bericht, ist allerdings veröffentlicht worden und ist auch gerade in einer Edition mit, ich hätte auch noch das Titelkupfer da gehabt, ich habe das aber rausgenommen, in dem also nicht das Problem des Inyo behandelt wird, sondern die Frage der grausamen Eroberung. Dieses wiederum hatte natürlich eine Funktion, auch in der Tatsache zu sehen, dass bei dem Debris ein in Spanien, ein in den Niederlanden verfolgter Protestant bzw. Calvinist, der dann nach Frankfurt ging und dort Las Casas auch publiziert. Das heißt, hier ist hinter der Publikation, hinter der deutschen Publikation, auch einer lateinischen Publikation, die fast zu gleicher Zeit dieses Las Casas-Berichtes in Deutschland zu sehen, in dem Bestreben, dem katholischen Spanier oder den katholischen Spaniern etwas anzulasten. Und sodass also auch beginnend mit diesem Bericht sich ein kleiner Strom innerhalb der europäischen beginnenden Leyenda Negra aus Deutschland aus diesen Publikationen ergibt. Aber eine Diskussion über die Frage des gerechten Krieges hat es in dem Maße nicht gegeben, zumal die Rezeption des Sepulveda noch weniger greifbar ist. Sepulveda, dessen Werk ja ohnehin nicht zu dieser Zeit veröffentlicht wurde, sondern sehr spät erst auch im lateinischen Ausgabe zugänglich war und bis heute ja es noch keine vernünftige Sepulveda-Ausgabe gibt seiner gesamten Werke. Und die Diskussion zwischen Sepulveda und Las Casas, über die berichtet wurde, auch zu diesem Zeitpunkt nicht in Deutschland rezipiert worden ist. Also was den Sepulveda angeht, das kann ich bestätigen. Ich habe mal eine wunderbare alte Sepulveda-Gesamtausgabe in der Stadtbibliothek Augsburg konsumiert, weil ich den Demokratie Sekundus angucken wollte, der ist da genau nicht drin. Ja. Also das ist sehr bezeichnend. Aber habe ich Sie richtig verstanden, und damit sollte ich das vielleicht abschließen, dass auch schon die erste Ausgabe von der Brevissima Relation auf die Debris zurückgeht, oder war das ein Missverständnis? Druckort Frankfurt. Druckort Frankfurt, und zwar mit Kupferstichen über Debris. Diese erste Ausgabe hat also über 30 Kupferstiche, in denen also die Grausamkeiten der Spanier. Und das wieder in dem Maße, dass dabei übersehen wird, dass in dieser Brevissima Relation in gleicher Weise auch die Aktivitäten der Deutschen, sprich der Welser, angegriffen werden und angeklagt werden. Das ist also eine. Vielen Dank, das ist, glaube ich, sehr wichtig im Hinblick auf das, was wir heute Nachmittag hören werden. Und nun bitte. Ja. Nein, aber ich könnte das gerne noch klären. Ja. Großartige Leistung der spanischen Philosophie und der spanischen Theologie. Vielen Dank, weil das also mir Gelegenheit gibt, vielleicht einiges zu unterstreichen oder die Anführungszeichen, die ich im Text stehen habe, die ich aber, ich habe es versäumt, wir wissen, es hat jemand anders auch versäumt. Also, die Darstellung dieser Monster ist in der Tat ein europäisches Phänomen. Ich wollte auch dieses nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern wollte sagen, es gibt alte Traditionen. Gerade die Überlegung des wilden Mannes steht, ist ja ein Typ des nicht in die Zivilisation, in die eigene Kultur gehörende, des mit Fell bekleidet, alles dieses. Dieses habe ich nicht weiter erwähnt, würde in den Anmerkungen stehen. Ich gebe Ihnen recht, dieses ist nicht etwas, was nur auf Amerika bezogen ist. Ich wollte damit auch nur deutlich machen, wie stark doch das europäische Denken immer noch beeinflusst ist durch das, was überkommen ist. Das heißt, ich möchte die Tradition, möchte eigentlich zeigen, dass diese Traditionen fortleben und wie schwer es auch sein muss, sich davon zu lösen. Das heißt, und damit komme ich zu dem Eurozentrischen, was Sie gefragt haben. Ich möchte nicht in dem Maße das Bild verurteilen, weil ich es nicht verstehe, sondern ich habe auch nicht geurteilt aus dem Wissen, was ich 500 Jahre später habe, jetzt über die Entwicklung in Amerika und in Spanisch-Amerika. Ich habe, wenn ich danach gefragt habe, war es möglich, ein objektives Bild zu sagen, mir sehr wohl bewusst ist, dieses ist nicht möglich, durch vielerlei Dinge. Gleichwohl befinden wir uns in einer Zeit, sowohl in Europa, im deutschsprachigen Raum, als auch in Spanien, in dem diese Spannung vorhanden ist, zwischen dem Nichtwissen, zwischen dem sich zurückbeziehen auf alte Traditionen oder auf alte Vorstellungen, in gleicher Weise Zweifel haben an dem, ob das übertragbar ist und über das, was von der neuen Welt an Neuem kommt, mit dem übereinstimmt. Das heißt, diese Spannung ist eigentlich, ich sollte vielleicht noch mehr unterstreichen, dass hier diese Spannung ist. Die ist im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so sehr greifbar wie in dem spanischen Raum. Ich habe gerade einen Aufsatz veröffentlicht, in dem also dieses Spannungsverhältnis zwischen Nichtwissen, Unsicherheit, Zweifel bei den spanischen Chronisten dargestellt ist. Und das ist genau dieses Problem, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der man sich selbst befragt, ist wirklich die Superiorität, die wir haben, ein Legitimationsgrund oder eine Berechtigung, mit anderen in irgendwelchen Verkehr zu treten. Und dahinter stehen natürlich die Frage der Wertmaßstäbe. Ich weiß, wir haben mit Herrn Reinhardt schon einige Male darüber gesprochen, Entdeckung. In der Tat ist es für die Europäer eine Entdeckung. Auch das ist schon etwas, was nicht mehr in den Vorwurf von eurozentrisch fallen dürfte, wenn wir Entdeckung, den Begriff Entdeckung nennen. Nur an diesem Beispiel kann man das deutlich machen. Darum ist es eine Entdeckung für Europa. Und was Sie in Bezug auf Spanien gesagt haben, kann ich nur unterstreichen und habe es mit dieser kurzen Einleitung zu tun versucht, um zu zeigen, wie in Spanien, weil dort in dieser Begegnung die Diskussion angeregt wurde, nun die alten Überlegungen, die sich aus dem Naturrecht ergaben, Überlegungen über Völker, die von Natur möglicherweise zur Knechtschaft geboren sind und vorbestimmt sind, die Diskussion des Naturrechts und die dann auch in der spanischen Indianerschutzgesetzgebung sich umsetzen, im Grunde genommen in Menschenrechte. Das ist in der Tat etwas, was wir konstatieren müssen, und das habe ich kurz versucht anzureißen. Man könnte das vielleicht ergänzen. Das ist ja insofern wichtig, und darum habe ich das überhaupt angesprochen, um zu sehen, um zu zeigen auch, dass im deutschsprachigen Raum wir uns eigentlich an der Peripherie der Diskussion befinden über das, was diese Begegnung ausmacht. Spanien und Portugal ist das eigentliche Zentrum. Und je weiter nun auch die direkte Beteiligung gegeben ist, nämlich im deutschsprachigen Raum. Und erst sehr viel später ja auch wiederum aus dem deutschsprachigen Raum stammende Missionare nach Amerika gehen konnten und dann sich auch wiederum neue Informationen aus dem im deutschsprachigen Raum ergeben, dass wir uns, und eben weil wir uns an der Peripherie befinden, auch möglicherweise dieses Bild unscharf bleibt, aber unscharf bleiben muss auch. Das ist das Entscheidende, was ich eigentlich deutlich machen wollte. Es gibt, wie schwer es ist, sich aus dem eigenen zu lösen, und gleichwohl, meine ich, müssen wir danach fragen dürfen, wenn Autoren wie Kosmografen, die mit wissenschaftlichem Anspruch an diese neue Welt gehen, dass wir uns fragen müssen, gibt es nicht in den Kenntnissen, die sie haben, in den Kenntnissen, die sie haben darüber, dass auch in Afrika es nicht diese Monster gibt, dass es auch in Afrika und in Asien nicht diese Fabelwesen gibt. Denn das war ja eigentlich auch die Lokalisierung dieser Fabelwesen. Auch darüber wusste man, dass es sie nicht gab. Und wenn man genau hinsieht, wird man also feststellen, dass das, was eigentlich europäische Tradition war, diese Fabelwesen, diese Monster, die Mandeville und später noch Vartima auch in Asien bezeichnet sah, dass die in diesen Beschreibungen weniger dort lokalisiert werden, sondern jetzt in den Bereich Amerika überwechseln, als Tatbestand einer unbekannten, ja, unbekannten Region. Das vielleicht dazu. Herr Grössing. Kolumbus spricht davon, auch in den Pedro Martir de Angleria, Etas Aurea. Wenn ich Tätowierungen, ja, wir müssen ja unterscheiden bei Staden zwischen einem Berichtteil, den man wirklich als völkerkundlich bezeichnen darf, der auch in der Tat Berichte gibt und auch von Anthropologen nachvollzogen werden können, wenn der also Sitten beschreibt. Und zu diesem gehörte dieser Federschmuck, das sind wirklich Dinge, die also auch später noch also berichtet werden und also auch in auch als materielle Gegenstände vorhanden sind. Oviedo konnte sicherlich auf Spanisch gelesen werden. Es gibt spätere Übersetzungen auch im europäischen Bereich, Ich wollte nur, die frühe Zeit gab es noch keine deutsche Übersetzung. Man konnte sicherlich Spanisch lesen zu dieser Zeit. Es gab also gerade durch die Beziehungen innerhalb des Reichskreises des Fünften gab es also Möglichkeiten. Wo man sonst außerhalb Amerikas, also wie weit außerirdisch das Paradies lokalisiert wurde, weiß ich nicht. Bezeichnet ist ja, dass wir in dieser Zeit, mit den Inseln sich ja auch die Vorstellung von Utopia entwickeln. Und dass wir uns die Zeit vergegenwärtigen müssen, in der die Frage nach einem Paradies relevant wurde. Wir sind in der Situation, in der Europa in gewissem Sinne in einer, wenn Sie so wollen, moralisch-religiösen, zivilisatorischen Krise sich befinden, ich muss das jetzt etwas ausweiten, sonst verstehen wir es nicht. Deutlich machen auch, dass ja, es geht bis hin die Entwicklung zu Reformorden. Das sind also Vorstellungen, in denen also europäische Zivilisation und Kultur sich zu reformieren hat. Das geht bis hin ja auch zur Frage der Reformation, wo die Krise noch deutlicher greifbar ist. Dass also in bestimmtem Maße jetzt ein Wunsch entsteht, in dieser neuen Welt, und das ist eine positive Bewertung dieser neuen Welt, in dieser neuen Welt einen neuen Anfang machen zu können. Und dieses ist in gewissem Sinne bei solchen Autoren festzustellen, und es wird noch greifbarer, wenn wir uns die Aktivitäten einiger Ordenvorstellungen, der Missionsorden zum Beispiel, der Franziskaner, die in ganz dezidierter Weise nun sagen, es ist mit diesen neuen Menschen, die unverbildet sind, ein Neuanfang möglich. Und die Aktivitäten und Tätigkeiten dieser Reformorden sind auch untersucht, und man beginnt also dort, wenn Sie so wollen, eine neue Christenheit. Wir dürfen den zeitgeschichtlichen Hintergrund nicht vergessen. Die Tatsache, dass 1519 Mexiko erobert wird, das ist das Jahr, in dem der Thesenanschlag Luthers erfolgte. Bitte? Nein, aber nicht davor. Es ist also felszeitlich zusammen, täglich aufgestellt. Dieses ist wichtig für das Verständnis und für Einschätzung des Neuen auch. Weniger in dem Bereich jetzt des deutschsprachigen Raums als im spanischen Bereich. Und im italienischen Bereich auch. Also der italienische ist mir nicht so bekannt. Die Frage nach den Monstern, dieses hier darzustellen, dient sicherlich nicht gegenüber anderen Nationen als Abschreckung, auch nicht gegenüber Seefahrern. Im Gegenteil. Es hat ja sehr bald nach Kolumbus neue Verträge mit Seefahrern gegeben, in dem die spanischen Könige auch gesehen haben, dass hier dieses Unternehmen auch wirtschaftliche Aktivität und wirtschaftlichen Nutzen bringen kann. Wie weit sich die realisiert in der Frühzeit, ist etwas Neues. Und insofern war mit solchen Darstellungen nicht Abschreckung gemeint, brauchte auch gegenüber anderen europäischen Nationen nicht realisiert zu werden, weil mit der Übertragung 1493 der Bullen Alexanders VI. Und mit der sogenannten Teilung der neuen Welt zwischen Portugal und Spanien im Vertrag von Tordesillas ein Ausschließlichkeitsrecht beansprucht wurde in der frühen Zeit, das in dem Maße akzeptiert wurde, als die anderen europäischen Nationen, Frankreich und Spanien, England noch nicht so weit in der Lage waren, nun den atlantischen Ausgriff zu tun. Abschreckung war also eigentlich nicht gefragt. Ich habe jetzt folgende Wortmeldung, folgende Reihenfolge: Frau Fieber, Herr Andruschka, Frau Reinhardt, Herr Müller, Herr Abus-Padilla, und Ihren Namen habe ich vergessen. Gibt es ein Verhältnis zwischen Reformation und Rezension der Psychologie, zwischen Psychologie? Ja. Ist, ja, also soweit ich das also sehe, ist das in ja. Mhm. Jawohl. Die Frage der Evangelisierung, die beiden Fragen gehören ja eng zusammen, ist, will ich sehr vorsichtig beantworten und Sie sehen, ich zögere auch. Man war natürlich in Europa sowohl diejenigen, die zu dieser Zeit noch als zum spanischen Weltreich gehören oder zum habsburgischen Weltreich gehörende Missionare ausreisten. Das waren aber relativ wenige. War man in Spanien sehr wohl über das informiert, was sich in Europa, was heißt im Bereich nach der Reformation, ergab. Und wir finden also in solchen Überlegungen eindeutig Hinweise auf das parallele Verhältnis, was ich eben schon gesagt habe, dort Wegfall, hier Zuwachs. Dieses reduziert sich aber nicht nur auf dortige, sondern in einem Bericht der Chronik von dem Laurentius Saurusius wird dieses auch formuliert. In dem Maße, dieses Neue zu präsentieren als einer Möglichkeit auch. Über die anthropologischen Bewertungen, die sich über Reformation und Abwertung des Indio, darauf kann ich, muss ich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, ich bin darüber nicht informiert und ich weiß nicht, wie weit überhaupt in dieser Richtung Vorstellungen vorhanden sind. Die besondere Art, wie Protestanten den Indio sehen, lässt sich in gewissem Sinne bei Staden exemplifizieren, aber darüber bin ich nicht Fachmann. Über die Inhaltsanalyse und über die Gattungsanalyse, da wäre Herr Neuber der Gefragte, der darüber auch in seinem Buch eigentlich gearbeitet hat. Düsseldorf. Eine kleine Randbemerkung. Mhm. Dieses bewusste Hineinnehmen der Reformationserfahrung verstärkt auch mit dem Katholizismus den Nationalismus der iberischen Völker. Ja. Das kommt in vielen Quellen vor. Mir fällt jetzt noch Camoischein. Da kommt ja. Das auch nicht ja. Zu einer Zeit, in der die bösen Deutschen nichts Gescheiteres zu tun wissen, als von der Kirche abzufallen haben. Wir der Kirche riesige Länder erobert und so weiter und so weiter. Das ist also einer der Fälle, wo sich die Verbindung von Nationalität und Katholizität zeigen lässt. Das wäre Frau Pieper an der Reihe. Anschalten. Unten anschalten. Also, für Herrn Wandruschka meinen Namen nochmal. Nein. Fürst Umwand. Pieper heiße ich und ich wollte mich anschließen an die Frage, die also Herr Kreuz... Frau Pieperin ist Historikerin in Hamburg. Ja. Und ich wollte mich anschließen an die Frage von meiner beiden Vorredner. Erstens, wie stellt man die Afrikaner dar? In Bezug auf die Nacktheit, die ja von da eigentlich hätte bekannt sein müssen. Und das war ein Hinweis, den ich auch noch von meinem Nachbarn erhielt, also den habe ich nicht von meinem Nachbarn erhalten. Nacktheit ist aus der Antike bekannt. Und findet sich, wird ja dann auch von der Seite auch wieder aufgegriffen. Die zweite Frage ist, die Spanier, wenn man jetzt mal sich von den gedruckten Quellen abwendet und sich ja stärker administrative Quellen anguckt, der Spanier, tritt einem ja eine ein ganz anderer Indio vor Augen. Ich denke zum Beispiel an die Relaciones Geográficas, also die geografischen Beschreibungen, die die spanische Krone durch Beamte und durch Priester anfertigen ließ, um ihre Ländereien in den 80er Jahren, in ihre überseeischen Ländereien, aber auch das eigene Land genauer zu erfassen. Das Bild ist ja ein völlig anderes, was da zu tragen kommt. Da werden unter anderem auch Indianer befragt, wie sieht es um mich herum aus oder um sie herum aus. Das heißt, die Indianer werden ja als Zeugen befragt. Also sie müssen eine gewisse Art von Verstand haben, sonst könnte man sie nicht befragen. Und das Dritte ist, bezieht sich noch auf die Rolle des Seltsamen. Auch wieder, ich kenne mich da auf dem Gebiet zu wenig aus, aber mir fällt eben auf, dass man durch die Entdeckung der Antike ja, Antikes auch sammelt, weil es seltsam ist und ungewöhnlich ist, Fragezeichen. Man sammelt aber sicher Seltsames, nicht nur aus Amerika, sondern auch aus Indien und Asien. Und man sammelt und man stellt es dar in völlig vermischter Form. Also der Indianer mit dem Federhut kann schwarz sein oder auch nicht. Und man findet auf Darstellungen zu Asien plötzlich indianisch gekleidete oder mit indianischen Attributen versehene Menschen. Wie kann man das überhaupt auseinanderhalten? Afrikanische Nacktheit. Jetzt muss ich ja. Die afrikanische Nacktheit ist sicherlich bekannt und ich habe Ihnen auch das Bild gezeigt, in denen also auch in den allegorischen Darstellungen die personifizierte Afrika eine Nackte ist. Nur, dieses Nackte kannte man, das war eine schwarze Nackte. Und wenn wir die ersten Berichte auch der Begegnung von Spaniern, das heißt von Europäern, mit der Bevölkerung auf der Karibik sehen, so erfahren wir bei genauem Hinlesen, dass man sich verwundert, dass hier nicht Dunkelhäutige, nämlich Weiße, nackt sind. Das heißt, es ist eine andere Form der Nacktheit. Es ist die weiße Nacktheit. Und das fragte man, das kann irgendwo nicht stimmen. Und wenn Sie die Beschreibung, bitte? Und wenn, die kannte ja, man wieder aus der... Die kannte man, ja. Aber es ist... Aber die weiße Nacktheit. Ja, aber die... Die kannte man, aber man, es kam hier ja zu der Nacktheit, kamen andere Dinge hinzu. Es ist nicht nur die Nacktheit, sondern es sind also die verschiedenen Komponenten, die hinzukommen. Und wenn Sie, ich denke, ja, oder wir können ihn ja bitten morgen, Herr Neuber, dass er auch auf die Interpretation dieses Kolumbus-Briefes eingibt, in den ja, bitte, das tun wir nicht, wir sind weggegangen, dass wir das also dieses diskutieren, weil man sich fragt, wenn Sie die Beschreibung sehen, Weißhaut, und Sie haben keine krausen Haare wie die. Das heißt also, diese Indizien, die man kannte, sind also nicht da. Wenn Sie von den administrativen Quellen gehen, dann haben Sie natürlich recht. Hier liegt für die Spanier ein Informationsmaterial vor, in dem man befragt, dieses ist 1580, ist also etwas, was in das Bewusstsein oder in die Verarbeitung im anderen europäischen Raum nicht eingeht. Es ist nicht mal in das Bewusstsein der Spanier eingegangen, denn bis heute fehlen also noch Ausgaben dieser Relaciones Geográficas. Es gibt nur ganz wenige, die dann auch im 19. Jahrhundert herausgekommen sind. Das ist aber in der Tat so, dass wir unterscheiden müssen, oder Sie haben recht in dem Sinne, dass wir bei den Spaniern ein viel präziseres Bild erwarten können, dürfen und es auch haben, weil die Spanier durch solche Befragungen direkt sich auch über Geschichte, über Bodenschätze, über die Art der medizinischen Behandlung, über die religiösen Vorstellungen informieren. Und in der Tat ist es sehr interessant, diese Relaciones Geográficas haben also eine Auflistung von einem ganzen Fragebogen, was also durchgefragt werden konnte. Und hier ist also wirklich Informationsmaterial vorhanden. Und wir müssen doch mal unterstreichen, dass auch in gewissem Sinne diese spanische Gesetzgebung dann anschließend versucht hat und zu einem großen Teil es auch von der vom Schreibtisch formulierten Gesetzgebung im Gesetz festgehalten hat, die Realisierung, das ist eine andere Frage. Und Sie haben vorhin, Herr Repken, gefragt, auch nach der Bewertung dessen, was durch Spanien gekommen ist, auch dieses muss man mit einbeziehen in die Frage, wenn wir heute urteilen über das, was in der Kolonialzeit erfolgt ist. Die Frage, die Rolle des Seltsamen, natürlich ist in solchen Raritätenkabinetten, die ja auch in den Wunderkabinetten, die in dieser Zeit angelegt worden sind, ist dieses vermischt worden. Interessant ist, dass also der Wechsel ja eigentlich vom Seltsamen sehr bald zum Nützlichen übergeht. Der Hinweis auf die botanischen Gärten, auf die Verwertbarkeit des Holzes, des Brasilholzes, das geht dann schon sehr bald von dem Seltsamen weg. Und ich meine, es ist die Verwertung Amerikas ist also ein Faktor, der dieses Seltsame, ohne dieses Seltsame seiner Bedeutung auch in Darstellung von Exotischen und Fremden darzustellen, zu nehmen, doch gleichzeitig auch neben das Seltsame das Materielle Verwertbare tritt. Seltsames bleibt doch. Ja. Ja, viel von dem, was ich sagen wollte, ist natürlich hier immer schon inzwischen angedrungen. Ich möchte aber noch einmal auf den großen dunklen Fleck in unserer Diskussion, und das ist gerade Luther und die Reformation und die Stellung Luthers zu den Türken, weil wir da ja wieder eine Parallele haben. Die Türken als einerseits die Geißel Gottes, andererseits immer als das Fremde, das Böse, das Barbarische. Und ich glaube, da hier ist dieses eigentümliche Gleichzeitigkeit. Und ich möchte nur etwa darauf verweisen, dass etwa der österreichische Protestantismus, der ja bekanntlich in den fünf österreichischen Herzogtümern ja zeitweise 80% der österreichischen Bevölkerung, und zwar Adel, Bauerntum, Städte und so weiter, evangelisch waren, sich natürlich auch immer wieder die Türkengefahr benutzt haben, sodass der berühmte Spruch aufkam, der Türke ist der mutterischen Glück, weil man durch die Konzessionen, die man hier sich holen konnte, bei der deutschen Linie des Hauses Österreich, also bei, die außerdem in einer bestimmten Phase ja mit der Reformation ganz offen sympathisierte, nicht nur bei Maximilian II. Und so weiter, die hier ihn sich Konzessionen geholt hat, und möchte nur etwa noch zum Schluss darauf verweisen, dass die Vorstellung, dass die Türken, die Fremden, Barbaren sind, natürlich eine uralte Vorstellung ist, die von den Spaniern, dann von Philipp II. Vor allem benutzt wird. Philipp II., der in seiner Auseinandersetzung mit der deutschen Linie ja sogar einmal an den Papst den Antrag gestellt hat, er solle ihm den Titel eines Kaisers von Indien geben, weil der Kaisertitel ja dann auf das die deutsche Linie, also auf Ferdinand, übergegangen war. Also hier ist eine ständige Vorstellung, und nur zur Illustration, ich habe noch hochgebildete italienische Offiziere gekannt, die der Ansicht waren, die Neger hätten doch wahrscheinlich gesehen. Also diese Vorstellung, dass der Barbar, und wir brauchen ja nur einen Kilometer nach Norden zu gehen, wo der Barbar wieder heute noch schriftlich in einem großen, umstrittenen Denkmal gefeiert wird. Der Barbar hat keine Seele. Der Barbar ist ja der Mann, der nicht sprechen kann, nicht nur in den slawischen Sprachen auch, der nicht sprechen kann, wenn man seine Sprache nicht versteht. Und die Barbaren, die mit der großen Keule kommen, wilder Mann und so weiter, das lebt auch heute noch in und später noch in der heutigen Politik, sei es im Osten, sei es im Westen und Süden, eine gewisse Rolle. Mhm. Vielleicht als Antwort darauf, Luther und diese Fragen und auch Neue Welt ist sicherlich ein weißer Fleck. Ich würde Ihnen aber in einem gewissen Sinne, wenn Sie sagen, wenn Sie auf eine Parallelität hinweisen, zu bedenken geben, ob wir dieses so tun können, Türke und Indio gleichsetzen. Dann habe ich Sie missverstanden, wollte aber nur noch deutlich machen, der Türke in der Präsenz, auch in Europa, auch in der Schriftlichkeit, ist es aus dem Grunde nicht nur, weil er Barbar ist, sondern weil er eine Bedrohung darstellt. Diese Bedrohung ist ja durch den Indio, durch die amerikanische Bevölkerung nicht gewesen. Insofern sollten wir das auch nicht so weit kommen lassen, dass es als Kultur da eine Bedrohung sich ergibt. Ja. Ja, also ich möchte mir erlauben, ein paar Kritikpunkte anzubringen an Ihrem Vortrag. Also er war mir zu deskriptiv und zu moralisch. Und ich denke, Sie verbauen sich dadurch also einen Zugang also zu einer Analyse und zwar zu einer Kommunikationsanalyse, wie sie zum Beispiel Todorov vorgelegt hat. Und ich wollte auch fragen, also ob Sie sind nicht auf ihn eingegangen, aber der doch sehr genau gezeigt hat, wie Kommunikationsstrukturen ablaufen und Cortes ja auch gerade als Kommunikationsgenie dargestellt hat. Und eben auch eingeht, dass es Signale gibt, die eben in, auch Bildsignale, auch in ihrer Bildanalyse, die man eben anders deuten kann als eine platte Darstellung europäisch zentrierter Vorstellung der Realität. Das Zweite, möchte nochmals auf den katholisch-protestantischen Gegensatz eingehen, weil mir ist nicht klar geworden, was das Besondere an der deutschen Diskussion war. Hätte man nicht erwarten können, ich weiß nicht, ob das das gibt, nicht unbedingt eine andere Anthropologie, aber dass die Conquista als Argument benutzt wird in der Propaganda der Protestanten, wie die Leyenda Negra und Las Casas ja in Flandern ein Argument war gegen Spanien und gegen spanische Tyrannei. Wie hätte man nicht erwarten können, also bei Las Casas gibt es ja eine gewisse Sensibilität auch gegenüber der Menschenopfer, das ist ja für mich der Hauptpunkt in der Diskussion auch in Spanien, die Menschenopfer. Und Las Casas merkt ja an, dass es auch der christlichen Religion nicht fremd ist. In der Bibel gibt es ja Beispiele, wo Gott fordert Menschenopfer. Und er zeigt es ja als den größten Beweis für die tiefe Religiosität der Menschen. Also ist da im protestantischen Bereich vielleicht eine ähnliche Sensibilität oder wird das da noch mehr, vielleicht sogar noch mehr moralisch verurteilt? Oder ist es überhaupt ein Argument, was die Spanier da machen? Ja, ganz genau. Ja, also das hat mich auch gewundert, warum Todorov nicht auftaucht. Und der unterscheidet ja sehr deutlich die erste und die zweite Generation. Also Kolumbus sieht entweder Engel oder Wilde. Und Cortez ist sozusagen in so einer europäischen hermeneutischen Tradition und knackt sozusagen den Code dieser Kultur. Und also Todorov will ja auch erklären, wie es überhaupt dieses ungeheure militärische Unterfangen möglich gewesen, dass wenige Europäer einen ganzen Kontinent erobern. Und ich finde, das ist eine gute Erklärung. Und mit dem Moralischen, also das Problem hätte ich auch. Ja? Also, dass sie eigentlich dann die falsche Frage stellen. Also die Frage ist weniger, warum gab es kein authentisches Amerika-Bild im 16. Jahrhundert, sondern die Frage ist, warum konnte es das nicht geben? Also sie haben ja selber auch eine Menge Beispiele geliefert, wie sich Traditionen durchhalten. Bei den Bildern war das ja ganz häufig so. In der schädelschen Weltchronik werden auch europäische Städte immer nach einem Muster dargestellt. Also da gibt es ja doch Gattungsansprüche, die sozusagen dem Dekorum entsprechen. Und da kann es auch nicht sozusagen entweder eine Wahrheit oder eine Fiktion oder eine falsche Darstellung geben. Ja gut, das wäre es eigentlich. Dieses wunderschöne Gebiet auf das Unternehmen, auf das gescheiterte Unternehmen jetzt. Also vielen Dank. Deskriptiv und moralisch. Cortés und Todorov nicht erwähnt. Todorov ist kein Evangelium und ich habe Todorov, natürlich kenne Todorov. Auf Ihre beide Antwort, es ging ja nicht darum darzustellen, wie die Conquista bewertet wird, sondern ich habe den Cortés erwähnt, um zu sehen, wie er verarbeitet wurde und welche Bilder, die durch ihn gegeben werden. Er, der sich mit einer ganz anderen Kultur auseinanderzusetzen hatte, mit einer anderen Zivilisation und von daher auch ganz anders argumentieren musste. Er konnte, er brauchte nicht mehr nur zu beschreiben, dieses sind Nackte, hier finden wir keine Städte, sondern er sah sich gerade mit einer solchen Kultur ausgesetzt und musste nun begründen, warum er gleichwohl diese zerstörte. Ich könnte jetzt ein Seminar darüber halten, über die Inhaltsanalyse dieser Beschreibung dieser Carta Relaciones von Cortés. Das habe ich nur kurz angedeutet, weil das nicht direkt zum Thema gehörte. Ich habe insofern dieser Änderung dieses Bildes Rechnung getragen, wenn Sie genau hingehört haben, indem ich also den Unterschied gemacht habe und auch danach gefragt habe, warum ändert sich eigentlich ein solches stereotypes Bild nicht wesentlich dadurch, dass man dann ab 1519 neuen Gesellschaften und Zivilisationen sich gegenüber sieht? Nicht? Ja, ja. Aber die Frage taucht doch auf, wenn man jetzt davon ausgeht, die Europäer denken nur in Klischees. Ja. Warum kann Cortés sozusagen diese riesige militärische Leistung vollbringen und sozusagen ein ganzes Inka-Reich erobern? Das ist mit einer derartigen Unterlegenheit. Also das ist aber doch eine andere Frage. Die führt doch eigentlich weg vom Thema und sie führt insofern, lassen Sie uns mal das jetzt, wenn das Auditorium gestattet, dieses also noch einmal aufdröseln. Natürlich ist es insofern wichtig, danach zu fragen, warum konnte Cortés dieses Reich erobern. Das war aber nicht in dem europäischen Publikum die Frage, wie realisiert sich das dieses jetzt in einem neuen Bild oder Bewusstsein. Das ist eine Frage, die sich Todorov und wir uns Historiker stellen, im Nachhinein zu sehen, wenn wir wissen, dass es ein kleines Häuflein von Konquistadoren gegeben hat, die einem durchorganisierten Reich gegenübergestanden hat. Dieses wurde in dem Maße nicht befragt zu dieser Zeit im 16. Jahrhundert. Warum haben die das geschafft? Das fragen wir und das fragt Todorov heute. Und ich habe versucht darzustellen, was hat man im 16. Jahrhundert gedacht und wie hat man dieses verarbeitet. Um Ihnen eine Antwort zu geben auch. Cortés hat natürlich gespielt mit ganz bestimmten Erfahrungen, die er hatte auf seinem Weg von der Küste bis nach Tenochtitlan. Es ist ein ungeheuer intelligenter und fähiger Politiker gewesen, der sich sehr bald auch über Vorstellungen der Indios, und das ist etwas anderes, was in diesem Bild und in diesem Thema eigentlich gar nicht auftaucht, orientiert hat und informiert hat. Er wusste sehr wohl von dem, was in der Vorstellung dieser Gesellschaften in dieser Zeit gedacht wurde. Er wusste sehr wohl etwas von Fragen, von Zyklen, von Perioden, von Wiederkehr. Er wusste sehr wohl etwas auch von dieser Vorstellung der Wiederkehr von bestimmten Göttern. Das, was ihm ja auch direkt durch die Kommunikation, er hatte sich ja sehr bald einen Interpreten, also eine Interpretin zugelegt, bekannt war. Und hier laufen jetzt natürlich seine Verstärkungen solcher Erwartungen. Und es wäre ein ganz anderes Seminar, jetzt mal nachzufragen, welches Bild machten sich denn nun die Indios von den Europäern? Das heißt, das wäre jetzt ja die Frage, hängt die Eroberungsmöglichkeit von Cortés damit zusammen, dass die Azteken sich zu diesem Zeitpunkt ein ganz besonderes Bild machten von denen, die sie dort hatten? Und wenn Sie dieses Mal weiterdenken, dann werden Sie fragen müssen, entstand nicht so etwas wie eine Erwartung, dass sie erobert wurden? Und dieses ist etwas, was nicht nur im Aztekenreich gedacht wurde. Und wenn Sie denjenigen die Quellen dazu lesen, nämlich Leon Portilla, der dieses also auch in Übersetzung, es gibt eine sehr schöne DTV-Ausgabe, in der das nachzulesen ist, in Bezug auf das Aztekenreich. Das Gleiche ist nachzulesen in Bezug bei Nathan Wachtel, in Bezug auf Peru. Auch dort gibt es ein Bild, das im Grunde genommen in einer Resignation sich manifestiert und damit diese Eroberungssituation psychologisch verkraftet. Aber Herr Müller und Frau Reinhardt, das sind doch andere Fragen, die in diesem Moment also nicht für die Darstellung eines solchen Bildes im Zentrum stehen können. Das war aber seine Frage, nicht? Jetzt geht es also die Frage nach der moralischen. Wenn Sie meine Frage von gestern gehört haben, die ich gestellt habe, wollten Sie das oder konnten Sie das nicht sehen, so ist hinter dem, was ich heute dargestellt habe, mit das Monitum, dass wir nicht verurteilen dürfen, dass Sie es nicht gesehen haben, sondern in der Beschreibung der Kategorien, nach denen man dachte, sollte, ich nehme gern zur Kenntnis, dass das nicht ganz gelungen ist, sollte deutlich werden, Sie konnten möglicherweise gar nicht anders wählen. Ich will ja nicht moralisierend vorgehen. Als Historiker sind wir dazu verpflichtet, dieses mit zu berücksichtigen. Wir können kein objektives Bild schaffen. Von daher das, was ich zu Anfang auch in der Diskussion gesagt habe, ich verlange nicht moralisierend ein objektives oder wahres Bild. Nicht mit dem, was Staden formuliert, wahrhaftige Beschreibung. Wir sind darüber uns einig, dass wir diese wahrhaftige Beschreibung oder als wahre, so ist es Beschreibung, nicht erwarten dürfen. Und ich nehme das gern zur Kenntnis, dass Sie sagen, es war nur deskriptiv, es war erst einmal eine Information und mit den dahinterfragen konnten Sie das. Ich nehme gern für die Veröffentlichung auf, dass ich sage, noch etwas mehr auf die historische Situation in Deutschland zu dieser Zeit einzugehen, dann wird dieses eingeordnet in die Möglichkeit der damaligen Zeit. Ach, da war noch eine Frage der Propaganda der Protestanten, ja. Ja, ja, ja. Nein. Ich wollte also nur jetzt, lassen Sie mich noch was Propaganda der Protestanten sagen und dann kommt das. Das ist doch eine schöne Diskussion. Ja, bei der Negerfrage und Indianerfrage ja fürchte, ich muss mich ein bisschen unbeliebt machen und ein bisschen an die allseitige Disziplin appellieren. Spontanität in Ehren. Wissen wir, ob ich spontane Intervention hier schon verkneifen musste, weil ich zu vielen dieser Dinge auch was weiß. Herr König wird jetzt noch was über die Propaganda in Deutschland sagen. Und dann werde ich mir nicht verkneifen, etwas zur Reformation zu sagen. Dann ist Herr Abus Badi ja dran und dann Frau Wagner. Und dann haben wir immer noch Zeit für weiteres, massenhaft sogar. Ich wollte nur noch, Sie haben gefragt, wie weit die Protestanten die Möglichkeit wahrnahmen, gegenüber dem katholischen Spanien mit Hinweis auf die Conquista Propaganda ausüben. Das hat man in der Tat gemacht. Und die Tatsache, dass dieser kurze Bericht von Las Casas übersetzt wurde und veröffentlicht wurde, ist genau das Indiz dafür. Das bedeutet, damit also ist es klar, es geht, und auch die Tatsache, dass Debris das dann übernimmt, das hatte ich ja schon gesagt, als verfolgter Protestant, also aus den Niederlanden, nimmt er dieses wahr. Und trotzdem, bei aller Kritik dann an den Spaniern, an der Conquista, das gab natürlich die Möglichkeit, hier in der Auseinandersetzung zwischen dem protestantischen Norden und Mitteldeutschland und dem katholischen Süden etwas den Spaniern nahe anzulasten. Das schlug sich aber nicht in dem Maße um, dass nun also das gesamte Bild, wie sich der Indio darstellte, völlig relativiert worden wäre. Das ist das eine. Und es ist auch eigentlich nicht, es geht nicht so weit, dass man nun sagt, weil dieses Grausam, diese Conquista eigentlich grausam sich vollzieht, soll man darauf verzichten. Es ist in gewissem Sinne auch bei den Protestanten ein Zivilisationsanspruch vorhanden, der die Frage der Berechtigung eines Ausgriffs in außereuropäische Regionen positiv beantworten lässt. Und sehr bald beginnen ja dann auch die Niederländer und die Engländer diesen Ausgriff. Und jetzt kommt das Entscheidende, das will ich noch einmal in Bezug auf Spanien sagen, die Diskussion um die Frage, was sind das für Wesen, diese Indios, finden Sie nicht bei den Engländern. Sie finden nicht diese Frage bei denjenigen, die sich mit Naturrecht und Vertragslehre beschäftigen. Diese Frage finden Sie eigentlich bei Spanien. Und es wendet sich also nicht. Im Gegenteil, selbst Protestanten, die dann also in der Nachfolge der Völkerrechtslehre oder der ersten Überlegung der Völkerrechtslehre bei Francisco de Vitoria, nämlich in den Niederlanden, dieses aufnehmen, schieben diese Conquista-Berechtigung nicht zurück. Und das ist eigentlich diese Frage, die gestellt wurde, wie kommt es dazu und was berechtigt die Europäer oder was ermöglicht es ihnen, diesen Ausgriff zu tun? Fragen von technischer Überlegenheit oder auch von philosophischer Durchdringung. Und das Problem ist eben, das ist wirklich ein unheimlich diffiziles Problem, was Sie über Cortes und diese Indios, wie Sie das sehen, angesprochen haben. Und das ist etwas, was noch nicht, auch in der Wissenschaft, noch nicht in dem Maße ausdiskutiert ist und befragt ist, wie sehen Sie sich selbst. Das Problem ist darum, hatte ich angedeutet, es sind hier Einzelregionen, es sind einzelne, ganz unterschiedliche Indianerstämme, die ja ganz unterschiedlichen kulturellen Stand haben, die auch zum Teil untereinander ja sich bekriegen. Und dieses war ja auch die Möglichkeit, die Cortés ausgenutzt hat, dass also mit dem Hinweis auf Tyrannenherrschaft, was ich hier ausgeführt habe, nun also die angeblich Unterjochten befreit wurden. Und diese Befreiten waren diejenigen, die militärische Unterstützung lieferten. Noch eine kleine Randbemerkung dazu. Was Sie jetzt ausgeführt haben zu der Position der Protestanten, bezieht sich natürlich auf eine relativ späte Zeit, ja, ja. Die Reformation schon in den politischen Prozessen. Zweite Hälfte. Ich meine, und das scheint mir methodisch wichtig zu sein, deswegen sage ich das überhaupt, für die frühe Reformation müssen wir schlicht an das denken, was wir gestern gehört haben, nämlich die Quantität. Was die Zahl der Veröffentlichungen über die neue Welt ist ja im Rahmen dessen, was der europäische Buchdruck produziert, geradezu lächerlich gering. Ergo, grob gesprochen, Luther, Melanchthon hatten ganz andere Sorgen. Ja. Calvin auch. Bei Calvin gibt es, glaube ich, eine Stelle über die Franz-Antarktik. Ja. Mir ist von Luther und Melanchthon keine Stelle über die neue Welt bekannt. Die hatten völlig andere Sorgen. war für mich kein Problem. Also diese, das kommt ja daher, weil wir uns jetzt mit dem Thema befassen, weil es uns wichtig ist, weil nächstes Jahr 292 ist. Aber deswegen ist trotzdem mein, von der Quellenlage her, von früher Reformation, das alles, was wir behandeln, würde ich mal brutal sagen, irrelevant. Das scheint mir methodisch wichtig zu sein, dass das gesagt wird. Es ist in einem Maße, es gibt Beispiele, in denen dieses greifbar ist, ein ganz, oder auch protestantische Vorstellungen. Das können Sie bei Staden greifen. Es gibt die Analyse dieser die ich nicht nachvollziehen kann und auch nicht will, weil das der Kollege Neuber machen kann. Aber der Staat ist bereits zweite Hälfte. Das ist richtig. Also das ist richtig. Also insofern klar. Gut, und jetzt Es ist ganz kurz nur eine Ergänzung in Bezug auf Luther. Luther erwähnt anscheinend das Wort Amerika nicht einmal, aber in der Lutherwerke gibt es im Index einige Amerika mit einem Fragezeichen. Und da gibt es so 3 oder 4 Zitate, eine in Band 10.1 von der Gesamtaufgabe von der Weimarer Luther-Aufgabe. Das ist das Einzige, was ich zufälligerweise entdeckt habe. Das wäre gut, Fragezeichen sind schon mal suspekt. Nicht wahr? Das habe ich hier entdeckt. Hier oben. Da gehen wir hin. Ich habe einige Zitate gelesen, es war keine Zeit, weil es war in einer Pause. Als ich hereinkam, waren die Luther-Aufgabe so auf der linken Seite. Da habe ich schnell geguckt, ob irgendetwas über Amerika wäre. Und da steht also Amerika mit einem Fragezeichen. Und noch etwas anderes. Einige meine Fragen sind schon beantwortet worden, deswegen bleibt mir nur die letzte. Herr König, Sie sprachen, wenn ich so richtig verstanden habe, dass damals unkritische Vorstellungen über Amerika, besonders Spanisch-Amerika, herrschten, was wir heute Spanisch-Amerika nennen. Nun also, meine grundsätzliche Frage ist, ob wir heute doch eine kritische Vorstellung über Lateinamerika haben. Weil es scheint, wenn man die Sache so in der Diskussion wirft, nicht wahr, dass damals die Sache sehr unkritisch war und heute vielleicht doch kritischer wäre. Wenn ich aber manche Berichte über Lateinamerika lese, scheint mir das nicht der Fall zu sein. Die Ungeheuer sind noch immer da. Vielen Dank. Das war das, was ich mit meinem letzten Satz sagen wollte, oder mit meinem vorletzten Absatz, dass die Überwindung dieser Abweichung von der europäischen Kultur eigentlich bis heute nicht erreicht ist. Und Sie haben recht, wir sind heute noch mit der gleichen, selbst, Herr Repken, selbst wenn wir sagen, wir haben ein europäisches Bild überwunden oder wir versuchen es zu überwinden. Wenn Sie einmal, und wir haben eine Tagung in Wolfenbüttel darüber gehabt, in der wir das Indio-Bild, also vom 16. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert verfolgt haben, nehmen Sie Karl May, um nur einen zu nennen, der also sicherlich allen Lesern bekannt ist, oder nehmen Sie selbst Überlegungen, sehr differenziert eigentlich von Döblin über den Amazonas, das was jetzt rausgekommen ist auch. Wir sind heute selbst in den Überlegungen bis hin zu Entwicklungskonzepten. Vor allem in dieser Frage, wie soll sich Entwicklung in Lateinamerika vollziehen, gehen wir weiterhin davon aus, dass wir ihnen mit europäischen Mustern das Glück bringen müssen. Und es ist sehr, sehr schwierig, dieses nachzuvollziehen, das Problem der Suche und auch des Findens einer eigenen Identität. Wir haben und wir weisen Amerika sowohl im 16. Jahrhundert über das 18., 19. und 20. Jahrhundert eine Identität von außen zu, wenn man das denn überhaupt tun kann. Aber da Identität sich ja nur bildet im Sinne des Abgrenzens von dem Gegenüber, das heißt Eigenheit und Fremdheit, sich dann auch zu Identität bilden, ist es sehr, sehr schwierig. Wir müssen konstatieren, Identität ist etwas für Lateinamerika Zugewiesenes. Das hängt auch damit zusammen, dass die Verarbeitung der eigenen Geschichte, auch dieser, dieser Begegnung der Kulturen in Amerika sehr, sehr schwierig ist, zu einem eigenen Bewusstsein zu formulieren, in dem sowohl die indianische Kultur, das, was von Europa gekommen ist, und das, was dann jetzt in eigener Verantwortung ab der Unabhängigkeit, ab 1810 sich vollzogen hat, zusammenzubinden. Das heißt, Sie haben sehr recht und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie deutlich gemacht haben, dieses, was wir im 16. Jahrhundert anklagend oder selbst moralisierend formulieren, dass wir selbst heute noch nicht davon frei sind. Also für das Tonband Sabine Wagner, Dissertantin bei Neubau in Wien. Ich möchte eigentlich auf die Frage von Herrn Gössing vor einer Dreiviertelstunde noch mal kurz eingehen, und zwar auf Jedo. Kleine Anmerkung, er ist nachweislich rezipiert worden und es gibt eine ganz kurze Ausschnittsübersetzung aus auf Jedo 1550 Augsburg im Anschluss an Cortes Briefe und Hutten Briefe, und zwar bezeichnenderweise über die Amazonen, Orellana. Ja. Also das ist... Das ist in der Ulhard-Ausgabe von 1550, Ulm 1550. Zweitens, ich kann zwar Herrn Neuber nicht ersetzen, aber... Bitte? Ich kann zwar Herrn Neuber nicht ersetzen, aber das Indio-Bild der Reformation, es gibt zwar keine Äußerungen von Luther zu Amerika, nicht direkt von Melanchthon zur Geografie sehr wohl, aber es gibt schon allgemeine Richtlinien, wie man zum Beispiel mit Heiden umzugehen hat. Und soweit ich das richtig sehe, ist die Diskussion um den gerechten Krieg ja sehr eng festgemacht an der Frage nach der Missionsfähigkeit der Indianer, Missionierungsfähigkeit, pardon. Und Luther geht ja im Gegensatz zum Katholizismus davon aus, dass die Apostel schon überall waren. Also muss man die nicht mehr missionieren. Und ich glaube, der Calvinismus sieht es wieder ganz anders. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum eben diese Frage um den gerechten Krieg in deutschen Kompilationen oder Nachdrucken nicht die Rolle spielt wie in Spanien. Gut, wir nehmen das als Kommentar und Ergänzung. Vielen Dank, Frau Wagner. Zwei ganz kurze Fragen. Die ersten, ich wollte wissen, ob die originelle Zeichnungen von Staden noch bewahrt sind, die originelle. Ob die originelle Zeichnungen von Staden noch bewahrt sind. Zweite Frage, Sie haben gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, am Anfang, dass in Deutschland im 16. Jahrhundert waren alle Monogenisten. Ist das so, oder ich denke an Paracelsus vorhin zum Beispiel, oder ich frage mich, ob das so ist. Wenn ich von den Zeichnungen von Staden gesprochen habe, so vielleicht etwas undifferenziert, es gibt in den ersten, der ersten Ausgabe gibt es diese Holzschnitte. Und soweit ich informiert bin, gibt es diese Zeichnungen, die er angestellt hat, gibt es nicht. Wenn wir, bitte? Die gibt es also nicht. Es sind also diese... Sie wissen vielleicht, also, dass die erste Ausgabe von Staden ja in Zusammenarbeit mit einem Wissenschaftler gemacht wurde, mit dem Dryander, und der sicherlich großen Einfluss genommen hat, und von daher ist auch manches zu verstehen. Aber das ist ein besonderes Thema, auch Staden, obwohl das Bild daran nichts, an der Weitergabe eines Bildes nichts ändert, nur die Frage ist, wie weit ist das Staden selbst. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass also auch diese Holzschnitte, zumindest darauf, weil das im Gespräch stattgefunden hat, also dass es also da zusammenhängt. Ob alle Monogenisten waren, das kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten. In dem Sinne, wenn ich mir die Texte vorgenommen habe und auch auf solche Überlegungen gestoßen bin, So habe ich das also vielleicht unstatthaft verallgemeinert. Aber von diesen Autoren, einfach auch um zu sehen, was ist eigentlich ihr Kriterium? Und wenn man davon ausgeht, dass es eine Abweichung gibt, impliziert das, dass sie alle zu dem Gleichen eigentlich gehören. Und dieses zum Gleichen gehören ist ja etwas sehr wichtig gewesen, dass man sich in Europa insgesamt ja überlegt hat, wie sind die Menschen dorthin gekommen. Die Überlegungen, die auch in Spanien stattgefunden haben, man stammt von einem Urvater ab, man hat also diese Bezüge der Israel, der Nachfolgen, der Wanderung, und man hat sich sehr wohl, gerade im Hinblick darauf, um die Diskussion in Spanien vor allen Dingen, auch bei den Missionaren, darüber orientiert und überlegt, wie ist das möglich gewesen. Und jemand, der dieses eigentlich zum ersten Mal auch dargelegt hat und eigentlich solche Überlegungen wiedergegeben oder formuliert hat, die heute allgemein üblich sind, auch nämlich die Wanderung über die Beringstraße, ist José de Acosta gewesen, der dieses reflektiert hat, mehr imaginär, und dieses hier auch beschrieben hat in seiner Überlegung über die Wanderungen der verschiedenen Kulturen, über die verschiedenen Kulturstufen, über die Sesshaftigkeit und Weiterwanderung der Kulturen. Und in diesem Zusammenhang formuliert er eben auch, dass aus dem einen Menschengeschlecht über die Beringstraße die Wanderung erfolgt ist, dass dieses allgemein gedacht wurde. Sie haben das Beispiel genannt, relativiert, glaube ich, aber nicht, dass die Überlegung in meinem Kontext über die Interpretationsmöglichkeit und Bewertungsmöglichkeit des Bildes. Mehr. Wenn ich richtig sehe, habe ich jetzt Herrn Röttgen und Herrn Brodi noch auf der Liste. Nein, mit Vergnügen. Zunächst Herr Röttgen, wenn Sie dem Herrn Röttgen das Ding mal geben, da das Mikro bitte. Dann können wir ja mit Herrn Brodi schließen. Das ist gut, wenn der Hausherr uns das letzte Wort hat. Röttgen, ich habe nur eine kurze Frage an Herrn König oder an Herrn Reinhardt. Wann tritt der Topos, dass die katholische Kirche das, was sie in Mitteleuropa verloren hat, in der neuen Welt hinzugewinnt? Wann tritt der zuerst auf? Sirius ist ja spät, das ist 1565. Ja. Aber das muss ja schon in den 40er Jahren es da gibt, sein. Es geht schon in den 40er Jahren, es gibt also schon erste Überlegungen bei Spanier und bei Motolinia, der das also im spanischen Bereich formuliert. Und ich habe also das bei Sirius also dann gefunden, der also dieses also deutlich macht. Im spanischen Bereich geht das also schon in den 40er, 50er Jahren los. Und eigentlich schon viel frühzeitiger, aus dem Sinn, dass der spanische Zivilisationsanspruch ein katholischer Zivilisationsanspruch gewesen ist. Und in den frühen Überlegungen auch der Franziskaner dieses nicht plus dort minus da plus, aber in der Möglichkeit angedacht ist. Das ist ja früh. In Deutschland kenne ich das eigentlich erst, also bei Sirius zum ersten Mal so expressis verbis. Muss aber früher. Ja, muss früher sein. Volevo mettere l'accento sul problema della polizia cristiana, ecco, sul rapporto di questi due termini, insomma, ecco. E credo che possa essere utile una riflessione sul piano della non solo dell'evangelizzazione, o almeno intanto credo sia necessario una riflessione probabilmente sulle tappe della cristianizzazione, nel senso della con diocesi eccetera. E poi soprattutto, ecco, mi pare importante studiare all'interno dei sinodi che vengono stabiliti in America. Nel 1555 abbiamo il primo Concilio Provinciale del Messico, poi 1565, eccetera. Nel 1551 abbiamo il primo Concilio Provinciale di Lima. Nel 67-68, eccetera. Cioè, si potrebbe ovviamente continuare a lungo in queste cose. Ma quello che mi interessava era questo, cioè in relazione alla conversione si presenta un grosso problema antropologico in rapporto ai sacramenti. Primo col battesimo è ovvio, perché si passa dalle conversioni di massa al catecumenato degli adulti, quindi c'è una trasformazione estremamente forte tra gli anni 40, diciamo, e gli anni 60, per quello che ne so, pressa poco, insomma, ecco. Poi soprattutto il problema matrimoniale che scoppia con la bolla di Paolo III del 37, se non mi sbaglio, e che determina praticamente un grossissimo problema proprio di dissoluzione sociale all'interno e di riproposizione di nuovi modelli. Si potrebbe anche, credo, fare delle grosse riflessioni sul problema della confessione e della comunione, anche se sulla confessione si sa poco, credo, almeno da quello, e i sinodi sono abbastanza muti per quello che li ho letti io, insomma, ecco. Ma l'importante è che si arriva nella seconda metà del Cinquecento ad una missione abbastanza larga degli indios alla comunione, ma tardi, non nella prima generazione della conquista, per quel che so, solo dopo gli anni 60-70, insomma, si incomincia ecco. Per l'ordine sacro, invece, credo che sia un dato estremamente importante, perché rappresenta nel sacerdozio, nel problema cattolico, il punto centrale. Ecco, abbiamo, credo nel 1603, se non mi sbaglio, la prima ammissione della possibilità di ordinazione di meticci e di indios, però praticamente fino al 700 non vengono ammessi all'ordine sacro, insomma, ecco, le prime ordinazioni significative sono nel XVIII secolo, per quel che ne so io, poi può darsi che mi sbaglia, ecco. Cioè, volevo porre questo problema, cioè che c'è un termometro per la Chiesa Cattolica molto interessante, proprio per misurare il rapporto tra questi sistemi, che è il problema sacramentale, insomma, ecco. Per questo è un punto centrale, questo è un punto che mi prendeva a dire. L'altro punto che metterei sul tavolo è il rovesciamento che può aver avuto in Europa, e da noi il problema della figura dell'indio, quando, anche qui non mi ricordo più le date, io mi pare di ricordare che una lettera che ho trovato sia di un gesuita della provincia di Caltanissetta nel 1572, però ci possono essere anche, quando i gesuiti cominciano a parlare di queste nostre Indie, per riferirsi a problemi specifici antropologici e non solo religiosi dell'Italia meridionale. Cioè, lo schema di questa lettera è molto facile, perché dice, da questo bravo giovane che faceva il gesuita, si lamentava, dice: ma quando tu avrai sopportato queste nostre Indie per 3-4 anni, dopo ti parerà un paradiso andare a evangelizzare le altre popolazioni. Cioè, c'è questo, anche qui, misto di polizia, di educazione, di alfabetizzazione, di disciplinamento, se vogliamo usare la categoria, appunto, che Reinhardt ha così contribuito a creare, a portare avanti, ecco, e c'è un rovesciamento di questo tipo, insomma, ecco, in realtà le Indie più profonde sono quelle che sono da noi, almeno in certe sacche della nostra società, insomma, ecco. Mentre le Indie là sono più aperte, sono più disponibili in qualche modo al seme non solo del cristianesimo, ma anche di una civilizzazione. Ecco. E io ponevo solo questi due elementi che potevano contribuire alla valutazione di una dinamica della figura dell'Indio. Vielen Dank, Herr Brody. Das sind jetzt ja weitere Ausweitungen, die etwas an das Ende des 16. Jahrhunderts gehen, beziehungsweise gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie über die Jesuiten gesagt haben, in die Zeit 17. 18. Jahrhundert dann weiter. Oder? 17. Jahrhundert dann, oder? Bis 18. Jahrhundert. Ja. Ja. Wir müssen Also zwei Dinge. Das scheint uns also seltsam zu sein, dass die Frage der Sakramente, die Sie angesprochen haben, dass es sehr spät auch die Zulassung erfolgt ist und auch die Priesterweihen. Das hängt damit zusammen, dass auch in Spanien überlegt wurde, dass eine bestimmte Phase auch von Erziehung und Umerziehung und Eingewöhnung in das christliche Leben und Denken erforderlich ist. Ich denke, dass es also in die Richtung ging, also Ihr Beitrag, und dass also das nicht im Widerspruch zur spanischen Politik steht, sondern deutlich macht, wie auch bei den Spaniern in immer wieder neuen Überlegungen und Reflexionen, das ist ja gerade das Entscheidende, wir finden in der spanischen Politik eine Vielzahl von Zeiträumen und Epochen, in denen diese Frage immer wieder aufgenommen wurde und mit immer größerer zur Kenntnisnahme auch der Geschichte der Indios, ihrer kulturellen Entwicklung, nun neue Überlegungen stattfinden, die dann dazu führen, dass also auch im religiösen Bereich eine größere Zulassung erfolgt ist. Und wenn Sie die Jesuiten angesprochen haben, und darüber wird ja noch ein Referat auch gehalten werden, das ist ja gerade das wesentliche oder der wesentliche Beitrag der Jesuiten innerhalb der Missionierung, Christianisierung auch Amerikas, dass sie eine eigene Form entwickelt haben. Und es hängt sicherlich damit zusammen, dass sie sich sehr viel intensiver auch mit dem direkten Leben der amerikanischen Indios beschäftigt haben, dass sie auch eine Methode entwickelt haben, mit denen sie über die Zurkenntnisnahme, über die sprachliche Adaptation eben nicht die Indios Spanisch lernen lassen, sondern umgekehrt die Jesuiten, die Missionare indianische Sprachen lernten und damit also in den kulturellen Kontext sich einarbeiten konnten und von da aus dann also diesen Umerziehungsbereich, diesen Umerziehungsvorgang einleiteten und damit natürlich auch der Orden wurde, die Jesuiten, die zum Teil ja auch oder zu einem großen Teil dafür mitgesorgt haben, dass die rein physische Vernichtung der Indios gestoppt worden ist. Damit liefen sie parallel zu einer Entwicklung der spanischen Krone, die auch eine Trennung zwischen weißer Gesellschaft, also República de Españoles und República de Indios einführte, um die Vernichtung durch Vermischung oder auch durch Arbeitsbelastung zu begegnen, was ideal gedacht war, denn es gab weiterhin auch Zwangsarbeit. Hier griffen aber die Jesuiten solche Vorstellungen der Spanier auf und gleichwohl muss dann gefragt werden, selbst wenn sie dann von unseren Indios sprachen, von unseren Indien sprachen, sich identifizierten mit der Kultur, was man in vielen Berichten der Jesuiten feststellen kann, gleichwohl die Frage gestellt werden muss, ist durch diese Form in der physische Vernichtung aufgehalten wurde, ist durch die Art, wie die Jesuiten missionierten, die Integrationsmöglichkeiten dieser indianischen Gesellschaften gefördert worden, für den Zeitpunkt, als der Schutz der spanischen Krone nicht mehr vorhanden war. Und das ist das 18. und 19. Jahrhundert und da beginnt eigentlich der große Niedergang auch der indianischen Kulturen und auch der indianischen Gemeinschaftsbesitzes, viel stärker als während der spanischen Kolonialzeit selbst. Ich möchte gerne noch ein Schlusswort sprechen, und zwar ein sachliches. Mir scheint nämlich, dass durch den zweiten Beitrag von Herrn Prodi ein ganz neues Problem angerissen worden ist. Vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht ist er sich selbst gar nicht darüber im Klaren, nämlich das Problem der Parallelität zwischen dem Elend der Indios und dem Elend der europäischen Unterschichten. Und da gibt es einen noch wichtigeren Kronzeugen, nämlich keinen geringeren als Francisco de Vitoria, der einmal gesagt hat, die Indianer mögen ja Barbaren und wie die Tiere sein, aber wie ist es mit den spanischen Bauern? Da ist es auch nicht anders. Dieser Aspekt des Problems ist meines Wissens in der Forschung bisher kaum thematisiert worden und das würde sich mal lohnen, dass man das ins Auge fasst. Vielleicht wäre da manches etwas klarer, was uns plagt. Das wäre eine sachliche Schlussbemerkung und im Übrigen habe ich nur noch das Vergnügen, Herrn König für sein, wie es sich gezeigt hat, äußerst stimulierendes und Widerspruch provozierendes Referat und Ihnen allen für Ihre Diskussionsbeiträge zu danken. Wir sehen uns heute Mittag um 15.15 Uhr, um Frau Forti zu lauschen und eine abermals interessante Sitzung zu erleben.